Hallo Pia! Hi! Du musst jetzt sagen, hallo, hallo Stefan! Hallo Stefan! Hallo Ricky! Stefan. Chris ist bei Olaf Schubert. Das ist Grund genug, um für MMA Radio abzusagen. Jedenfalls für ihn. Für mich wäre es natürlich kein Grund, wenn ich bei Olaf Schubert bin, für irgendwelche Sendungen abzusagen. Aber das lassen wir den Chris nochmal durchgehen, glaube ich. Heute sind aber zwei Leute zu Gast, würde ich noch nicht mal nur als Ersatz bezeichnen, sondern als mehr als gern gesehene Gäste. So, und zwar Stefan und Pia. Beide habe ich kennengelernt in Berlin. Und zwar selbstverständlich bei der UFC. Und beide waren zum Beispiel auch in Dublin bei der UFC. Darüber werden wir heute natürlich auch noch reden. Und wir werden natürlich heute auch noch über alles mögliche andere reden rund um die UFC. Aber ja, erstmal hallo ihr beiden. Hallo Ricky. Wir haben ja schon eine Dreiviertelstunde geredet. Unter anderem aufgedeckt, dass Drew Dober mittlerweile eine deutsche Freundin hat. Gloria, darf man das offiziell überhaupt sagen? Ja, wenn er das auf Facebook hat, auf jeden das Fall. Stimmt. Gloria Hein, ich wollte gerade sagen Gloria Nick, aber es ist ja Gloria Hein, Nick Heins Schwester. Also das sind gibt's eigentlich Geschichten. Gibt es eigentlich ein Foto von der? Nur so ein Profilbild habe ich mal gesehen. Also Profilbild meine ich natürlich nicht auf Facebook ein Profilbild, sondern so von ihrem Profil, aber man erkennt sie nicht so richtig. Und sie sieht jetzt blond aus, würde ich mal sagen. Ist schon mal was. Ja, es ist schon mal was. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, den sie da sammeln konnte. Und das sind natürlich Geschichten, die schreibt einfach nur die UFC. Nick Hein zimmert Drew Dober die Fresse kaputt und danach überlässt ihm seine Schwester nicht. Ich würde es eher anders sagen. Drew Dober hat sich gedacht, wie kann ich Nick Hein am meisten noch irgendwie eine mitgeben? Ja. Ja, vielleicht seine Schwester. So. Großartig. Und ich will nicht wissen, auf welche dummen Gedanken Nick Hein jetzt kommt. Hat er denn eine Schwester? Oder eine Mutter? Da genau geht mein Gedanke hin. Nick Hein fährt nach, weiß der Kuckuck wohin, irgendwo in den USA und trifft sich mit Drew Dobers Mutter. Das sind jetzt Geschichten, ja, die möchte man eigentlich gar nicht gehört haben. Übrigens, Drew Dober kämpft wieder, und zwar gegen Jamie Warner bei UFC on Fox 13 im Dezember. Kann man hier gleich mal mit erwähnen. Und das ist natürlich ein heftiger Kampf für ihn. Jamie Warner ist ja kein Unbekannter und Drew Dober hat jetzt zweimal in Folge verloren. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ihr zwei, mit euch wollte ich jetzt eigentlich hauptsächlich natürlich erstmal über Dublin reden. Aber was mich natürlich auch interessiert, habt ihr Brasilien angeguckt? Oder Brasilia, die Fight Night in Brasilien? Pia, hast du denn? Also ja, ich hab's gesehen. Pia, brauchst du nicht fragen. Guckst du gar nicht Fight Pass-Geschichten oder irgendwie Pay-Per-Views? Also guckst du es nur live an, Pia? Ich sitze entweder daneben und krieg das mit, aber ich werde das nie bewusst gucken, ne. Aber live ist es dann wieder geil. Habe ich das schon mal live mit? Nein, so live, ja. Ich dachte jetzt bei dem Fight Pass live, also quasi, der Stefan bleibt ja schon mal ganz gerne bis nachts 5 Uhr auf, um sich das dann online direkt live anzugucken. Live ist cool, wobei ich ja auch nach Dublin gedacht habe, so jetzt habe ich genug Fresse polieren gesehen. Aber ich würde mir das ehrlich gesagt nie im Fernsehen jetzt oder eben online da muss ich jetzt mal alleine angucken. War das deswegen, weil Dublin so für dich der Höhepunkt war in Sachen MMA UFC live sehen oder weil es dann halt wirklich gereicht hat, so? Beides. Also ich glaube, danach kann nichts mehr kommen, was cooler ist. Wüsste ich nicht wie, weil das Publikum... Du sagst was? UFC Dorf. Na, aber das war einfach überwältigend. Und und irgendwie weiß ich nicht. Also wir haben ja für Stockholm aber tatsächlich mal kurz überlegt, weil wir Verwandtschaft in Stockholm haben und da haben wir mal kurzzeitig drüber nachgedacht, ob wir den europäischen Hattrick hinlegen sollen. Ist dann ja irgendwie ins Wasser gefallen, weil wir haben uns dann überlegt, dass wahrscheinlich wirklich Dublin nicht toppen kann. Aber was noch so ein bisschen im Raum steht, ist tatsächlich dann das Revival, da ist das UFC 183. Genau. Anderson Silva. Genau. Genau, Anderson Silva. Ja, das ist natürlich, da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Bin aber dann zum Entschluss gekommen, dass es mir dann doch ein bisschen zu teuer. Jedenfalls, um alleine zu fahren. Also wenn, dann müsste ich meine Familie mitnehmen. Das ja. Kann ich denen nicht antun, dass ich da alleine hinfliege. Aber andererseits, also ich meine, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber bei den letzten großen Kämpfen, die sind ja abgesagt worden, zum Teil wegen Gewicht bzw. wegen Krankheit, ne? Wegen Trainingsunfall. Und wenn man sich dann überlegt, man bucht jetzt die Tickets für Las Vegas und dann findet der Kampf nicht statt. Also ich glaube, das wäre echt schlimm. Das wäre schon echt schlimm. Du sprichst ja gerade ein ganz interessantes Thema an. Nick Diaz wurde ja jetzt verhaftet. Nicht an diesem Wochenende, aber an diesem Wochenende kam die Geschichte ja raus, dass er. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. Also, falls er erzählt ruhig nochmal. Er hat ein bisschen betrunken. Ja, jetzt, genau. Er sollte eigentlich. Ist was so. Er wurde angehalten von der Polizei und er sollte halt so einen Alkoholtest machen. Und er hatte die Qual der Wahl zwischen Blasen und Bluttest. Und Nick Diaz hat gesagt, na, dann mache ich hier das Blasen, aber ich muss unbedingt nochmal pissen gehen. Und dann hat der Officer gesagt, okay, kein Problem, Sie können mal kurz aufs Klo, ist ja gar keine Frage, bevor Sie sich hier einschiffen. Und dann hat er sich gedacht, der gute Nick Diaz, ja, da kotze ich doch einfach mal alles aus, was ich gerade in mir drin habe, und hat sich einen Finger in den Hals gesteckt. Und der Polizist hat natürlich wie ein Halbirrer die ganze Zeit gegen die Tür gehämmert und wollte, dass Nick Diaz die Klotür aufmacht, aber Nick Diaz machst du da so schnell nichts vor. Der hat natürlich die Tür zugelassen. Und das Ende vom Lied, dass sie ihn dann verhaftet haben. Übrigens, sein Mugshot, den man sich angucken konnte, der sah aus, also ich hatte schon schlechtere Profilbilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist ganz gut geworden. Aber die Gefahr, die natürlich dann besteht, oder man hat im Endeffekt jetzt gemerkt, was da für eine Gefahr besteht, dass jederzeit dieser Kampf eigentlich abgesagt werden könnte, weil Nick Diaz halt einfach ein kleiner Hallodri ist, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, oder beziehungsweise es liegt ja die ganze Zeit an der Unversehrtheit des Kämpfers. Also, das kommt, ne? Dazu. Gerade bei Anderson Silva mit seinem Tust. Also, das ist natürlich schon, also wenn du da so viel Geld investierst und dann kommt so ein Ding jetzt, dass dann Nick Diaz irgendwie nicht kämpfen kann oder weißer Kuckuck Anderson Silva nicht kämpfen kann, das würde ich, glaube ich, einfach nicht verkraften. So viel Geld die UFC wird ihn doch kämpfen lassen, wenn der Wochenende vorher wegen Alkohol irgendwie verhaftet wird irgendwo. Das ist doch nichts, wo der nicht kämpfen kann. Also mal abgesehen davon, dass er dann vermutlich sein Weightcut nicht schaffen wird, aber das ist doch kein Grund, um den Kämpfer nicht antreten zu lassen, oder? Wir hatten doch letztens über den gesprochen, der da war doch einer, der ist verurteilt worden wegen Drogenmissbrauch. Oder was war das? Das kommt öfters. Und der ist wieder reingekommen. Ach, du meinst den, der seine Alte angeblich geschlagen hätte? Das war Jarmusch Silber? Ja. Einer. Ja, halt so, also wenn du den meinst, da war es halt so, dass seine Frau oder seine Ex-Frau mit den Polizeibehörden nicht zusammengearbeitet hat und nach Brasilien wieder abgehauen ist. Und sie dann gesagt haben, also die Polizeibehörden, wir müssen den Fall fallen lassen, weil uns fehlt halt die Zeugin und er wurde ja nicht freigesprochen, sondern ist im Gegensatz, sag ich mal, hier in Deutschland ist es, glaube ich, so, wenn so ein schwerer Vorwurf im Raum steht, brauchst du keinen Zeugen, dann reicht es, dass die Staatsanwaltschaft eine Anklage stellt oder so. Aber es ist jetzt dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel jetzt live hier sagen würde, ich schlage meiner Frau jeden Abend die Fresse ein, ja, dann muss die nicht zur Polizei gehen, dass ich jetzt Probleme bekomme, sondern wenn das jetzt ein Polizist hört, könnte der mich theoretisch anzeigen. Also als Polizist geht das. Und ich glaube sogar, du könntest mich dann daraufhin anzeigen. Die andere Frage ist ja, selbst wenn du dann nicht verurteilt wirst und wenn du nicht angezeigt worden bist, aber wenn erstmal so ein Raum so ein Vorwurf im Raum steht, ich sag nur Wettervorhersage, ja, ne? Ja. Wie kannst du dann in den Medien noch eine große Rolle spielen? Und letztendlich sind die Kämpfer ja alle Medien nah. Ja, also vor allen Dingen, das nächste Ding ist, der Typ ist jetzt ja auch nicht irgendwie ja, ein Unschuldslamm. Also ganz im Gegenteil. Der hat ja auch schon den Look eines Frauenschlägers, muss man dazu sagen. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich auch. Also wenn die UFC das so still und heimlich gemacht hätte, glaube ich, hätte sich gar keiner so großartig aufgeregt, aber dann auch noch mit diesem War Machine-Ding jetzt hier im Hinterkopf, das ja auch noch am Laufen ist. Ja, es ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen, glaube ich, für die UFC. Absolut. Also ich finde es auch, dass sie, ich verstehe, dass sie da irgendwie Nachrichten abgreifen wollen und damit kommen sie auch sicherlich wieder in größere Nachrichten rein, aber mit welchem Bild kommst du dann wieder in die News, ne? Das ist halt die Frage. Überleg mal das Bild Thiago Silva, dieses Bild allein von ihm, wie er da so steht in Handschellen, voll tätowiert, Glatze und wirklich, da sieht er wirklich gefährlich aus, der Typ. Ja. Und da reicht das Bild. Und irgendeine Nachrichtensprecherin sagt, Thiago Silva, dem vorgeworfen wird, seine Frau eine Pistole in den Mund gesteckt zu haben und danach ihren neuen Lover bedroht zu haben mit einer Knarre, wird wieder von der UFC eingestellt. Du musst das gar nicht großartig kommentieren. Allein dieses Bild und diese Anschuldigung, das reicht schon völlig, um den Leuten Futter zu geben, die sowieso die UFC die ganze Zeit was Schlechtes wollen, sage ich jetzt mal. Und dann denke ich mir, Thiago Silva ist das Ganze doch nicht wert. Also das ist ja jetzt keiner, der für die UFC wirklich wichtig ist. Also wenn der jetzt zu Bellator gehen würde, ja, da würden jetzt die Leute doch auch nicht sagen, oh, da müssen wir jetzt alle Bellator gucken. Also das verstehe ich nicht, wie man dann dieses Risiko eingehen kann. Vor allem gerade, wenn die halt irgendwie 2 Wochen vorher halt oder ein paar Wochen vorher mit dem War Machine, wo die UFC halt das komplett abstreitet, dass das irgendwie ein UFC-Kämpfer ist oder dass sie halt die Medien verurteilen, dass sie irgendwie War Machine, der UFC-Kämpfer halt pluggen, dass sie dann da so stumm oder gefühlskalt sind auf der anderen Seite und dann halt den Thiago Silva wieder zurückholen. Ja. Er wird halt mit 2 Jahren ein Maß gemessen. Ja, absolut, ja. Also genau, was du sagst. Bei War Machine hat man sich davon distanziert, dass er als UFC-Fighter bezeichnet wird und bei Thiago Silva ist es was ganz anderes, weil, das ist ja auch wieder die Tatsachen vertauscht werden, da wird halt behauptet, ja, aber der ist halt nicht angeklagt, er ist den Weg des Prozesses gegangen, was ja gar nicht stimmt. Gegen diesen Mann wurde nie ein richtiger Prozess geführt, weil halt eben seine Alte, und du weißt nicht, warum die abgehauen ist. Vielleicht hat sie auch einen Grund dazu. Ja, die hat wahrscheinlich Schiss wie die Sau. Genau, und Dave Meltzer hat gesagt, er hat mit Leuten gesprochen, die in dieser Nacht mit vor diesem Gym standen und die Situation mit eigenen Augen gesehen haben. Und er hat gesagt, er glaubt den Leuten. Und also, weißt du, es war halt nicht nur einer, der das gesagt hat, dass da was passiert ist. Das steht doch gar nicht zur Debatte, ob der Typ das gemacht hat. Ich weiß nicht, dass das irgendwie zur Diskussion steht, ob die Tat überhaupt begangen worden ist. Da dachte ich, das wäre klar, dass es so ist. Nur halt. Nee, er hat behauptet, es wäre nie so gewesen. Er hat behauptet. Vielleicht nicht so, aber dass da was passiert ist, das steht doch wohl fest, oder nicht? Ja, aus meiner Sicht schon, aber er hat gesagt, die Frau hat sich das alles nur erstunken und erlogen. Ja. Ich meine, man ist nicht dabei und wir haben die Regel von Justitia, solange das nicht bewiesen ist, ist derjenige unschuldig, ne? Ja. Okay. Ja, so. Ja. Aber wenn es einfach um das Bild der UFC geht, würde ich mich doch eigentlich davor schützen wollen, mit dem unter einer, also jetzt nicht unter einer Decke zu stecken, das klingt ja nach Verschwörung oder so, aber einfach den dann zu fördern. Ja, also klar, du in gewisser Hinsicht akzeptierst du das, dass der Typ möglicherweise so ein schwerwiegendes Verbrechen begangen hat, nur um, warum eigentlich, ist die Frage. Also, weißt du, warum akzeptierst du das? Denn du entlässt zum Beispiel 24 Stunden vor dem Kampf diesen, wie hieß denn der nochmal, der Typ, der vor 8 Jahren seine Frau geschlagen hat, dafür bestraft wurde von der Armee, wie hieß denn der Typ nochmal? Boah, da fragst du was. Das war in Brasilien. Der hätte kämpfen sollen. Ich habe den Namen jetzt vergessen von ihm. Ist auch egal. Ja. Der hätte kämpfen sollen. Es gab die Weigh-ins und dann kam irgendwie durch eine Story auf Fox Sports raus, dass der vor 7 Jahren seine Frau geschlagen hat. Was mit Sicherheit ja auch jetzt nicht. Also das möchte ich ja überhaupt nicht unter den Tisch kehren, wie schlimm das ist. Und ich finde die Reaktion. Ich persönlich finde die Reaktion deswegen richtig, weil das der UFC vorher nicht gesagt hat. Also für mich ist hier ein kleiner Vertrauensbruch. Da kann ich schon nachvollziehen, dass die UFC sagt, wir möchten mit dem nichts zu tun haben. Er hätte es uns ja nur sagen müssen, was da Sache ist. Wir wollen es halt nicht aus den Medien erfahren, sondern wir wollen es gerne von dir wissen. Und den entlassen sie sofort und schmeißen den raus, obwohl eigentlich das Problem gesettelt wurde und er mit seiner Frau allen Anschein nach glücklich zusammenlebt. Und bei dem anderen, wo sag ich mal, der Vorwurf schwerwiegender ist und noch nicht mehr entkräftet wurde, da sagen sie, naja gut, also den wollten wir schon noch ganz gerne nochmal bei uns kämpfen sehen. Es ist, ja. Also was für mich so ausschlaggebend dabei ist, unsere erste MMA-Live-Erfahrung war in Oberhausen, also ganz klein, ne, niedlich. Und da sagte der Moderator immer wieder, hier, da ist halt einer K.O. gegangen, der andere hilft ihm sofort auf. Seht ihr, MMA ist die Liga der Gentlemen. Mhm. Und das ist bei mir irgendwie so im Hinterkopf, Leute, die da kämpfen, das sieht man ja auch immer wieder, die sind im Ring mega aggro und danach lachen die und sind wieder nett zueinander und scherzeln und das finde ich ist eben das Sympathische daran. Oder geben sich gegenseitig ihre Verwandten halt. Als Leihgabe. Aber damit macht er das kaputt, den Namen. Also eben das ist kein Gentleman, der seine Frau schlägt. Egal, ob das jetzt war oder nicht ist, aber das würde ich nicht fördern wollen. Ich verstehe aber zum Beispiel auch nicht, dass man immer versucht, das als was Besonderes darzustellen, dass bei der UFC die Leute danach sich die Hand geben. Ich meine, es ist halt ein sportlicher Wettkampf, so wie Judo, so wie Boxen, so wie alle anderen Combat-Sportarten und Impact-Sportarten auch. Und also es wird ja immer wieder so getan, als ob das bei MMA was ganz Besonderes sei. Für mich ist es was Selbstverständliches. Also natürlich gibt's mal Animositäten und dass man sich mal mit irgendjemandem nicht so gut versteht, ist auch klar, aber prinzipiell ist es ja immer so, du misst dich mit irgendjemanden und danach akzeptiert man halt, dass derjenige besser war oder halt eben ich besser war und man gibt sich die Hand und fertig. Aber bei der UFC wird das dann immer gleich so, ja, Dana White sagt das ja auch immer wieder, ja, die Leute umarmen sich, ja, natürlich umarmen die sich danach. Ich meine, hallo, die sind hier eine Viertelstunde gerade durch die Hölle gegangen, glaube ich. Würde ich jetzt mal behaupten, ich habe noch nie einen MMA-Fight bestritten, aber es sieht so aus, als ob es die Hölle wäre. Und das erwarte ich dann aber auch von einem Sportsmann, dass er sich danach fair gegenüber seinen Kontrahenten verhält. Fair, ja, aber so gemeinschaftlich. Usain Bolt hat danach nicht alle in den Arm genommen. Das stimmt. Das stimmt. Aber Arschlöcher gibt's immer. Aber das sind auch immer die erfolgreichsten. Man sieht's ja bei John Jones. Also John Jones mag ja eine coole Socke sein, aber ich glaube, dass es schon so eine leichte Tendenz hin zum Arschloch hat. Weißt du, so kommt euch das nicht so vor, dass der so ein bisschen. Vielleicht ist er deswegen erfolgreicher, weil er einfach. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Was haltet ihr eigentlich von Joe Rogans Theorie, dass John Jones unbeliebt oder nicht ganz so beliebt ist, weil er schwarz ist? Habt ihr das mitbekommen? Ich habe da was gehört, dass da irgendwie, dass die Medien das irgendwie aufgegriffen hätten und dass er, also ich folge ihm auf Twitter und da habe ich irgendwie eine Reaktion gelesen, dass er da irgendwie böse ist, dass die wieder nur dass den quasi rassistischen Teil dann rausgeschnitten haben aus seiner Theorie. Aber was er tatsächlich gesagt hat, habe ich keine Ahnung. Also mal kurz zusammengefasst, es war halt so, dass sich Joe Rogan, ich glaube, es war mit Mike Dolce unterhalten hat darüber, warum John Jones einfach nicht so richtig klickt bei den Fans und eher unbeliebt ist. Und was Joe Rogan gesagt hat, war einfach, man kann nicht außer Acht lassen, dass John Jones schwarz ist. Er hat nicht gesagt, dass die Leute ein Problem mit ihm haben, weil er schwarz ist, aber es ist merkwürdig aus Joe Rogans Sicht, dass er nicht ankommt und ein möglicher Punkt, einfach um eine Diskussion zu führen, könnte vielleicht auch sein, dass er schwarz ist. Also ja, weil das scheint ja wirklich in den USA noch ein größeres Problem zu sein, als es mir hier in Deutschland vorkommt. Also für mich, wenn ich in den USA war oder wenn ich über die USA nachdenke, habe ich eigentlich gar nicht mehr so das Rassenproblem im Kopf. Aber wenn man amerikanische Podcasts hört oder, keine Ahnung, überhaupt mal eine Konversation führt mit irgendwelchen Amerikanern und auf dieses Thema zu sprechen kommt, merkt man relativ schnell, dass das immer noch ein großes Thema ist und immer noch ein Problem ist. Ja, gebe ich absolut recht. Die, also ich sehe das genauso. Wahrscheinlich wäre das hier nicht annähernd so ein Thema wie da, weil da ist es immer irgendwie jede zweite Diskussionsrunde ist tatsächlich irgendwie so ein Rassenthema. Also zumindest hatte ich das auch, als ich mal drüben war, so im Gefühl. Ja, du warst aber auch in Texas. Ja, okay. Da sind die Texaner vielleicht noch ein bisschen anders. Das kann auch sein, ja. Aber anscheinend ist es ja nicht nur so, dass es für die Texaner so ist, weil sonst würde es der Joe Rogan wahrscheinlich in der Form auch nicht bringen. Es ist aber schon merkwürdig, dass er nicht ankommt. Ja, ich finde, der witzige Punkt an der Stelle ist, ich höre das, oder man hört das immer wieder, dass wichtig für die UFC ist, dass sie Erfolg haben bei weißen jungen Männern. Das ist das, das sind die, die Leute, die Geld haben, und das sind die, die, die Zielgruppe halt. Ja, das, genau, das wäre wohl Zielgruppe Nummer eins. Und wenn, wenn ich so etwas schon deklariere, ne, dass, dass du dann, ja, irgendwie wieder über so eine komische Rassentheorie dann kommst, keine Ahnung. Aber also, ob das, ob das, ob das sinnvoll ist oder richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ob da tatsächlich was dran ist, das können die Jungs wahrscheinlich nur selber entscheiden. Also ich musste insofern widersprechen, weil Stefan und ich haben so ein Interview gesehen mit ihm und dem, gegen wen sollte der kämpfen? Der ist doch auch schwarz. Oder farbig. Ja. Und Stefan hat voll im Vorhinein schon gelacht und meinte, guck dir das an, guck dir das an. Ich weiß, und ich habe mir das angeguckt. Sie meint. Und ich meinte, war der Jones, der ist doch viel cooler. Der hat eine viel bessere Figur gemacht und Stefan hat mir komplett widersprochen. Also ich meine, das ist auch so eine Sache, ich fand das gut, dass der die Klappe gehalten hat, dass der einfach nur ein, zwei gute Sprüche gebracht hat und der andere, da hatte ich das Gefühl, der verhaspelt sich in seinen eigenen, naja, Lügen will ich jetzt nicht sagen, aber der kam mir vor wie so ein kleiner Muttersohn. So. Das Ding war ja, und ich glaube, das wusste der Stefan, deswegen hat er so reagiert, John Jones hat ja ein ganz anderes Gesicht aufgelegt, als die Kameras aus waren, beziehungsweise er verändert sich in dem Moment, wo er weiß, er ist live on air. Die Welt sieht ihn. Dann ist er ein anderer Mensch. In dem Moment, wo die Kameras aus sind, ist John Jones so ein Bully, würde ich mal sagen. Einfach jemand, der dich immer wieder piesackt und nervt und auf die Palme bringt. Und ich glaube, dass Daniel Cormier der Kragen geplatzt ist, weil er kurz davor John Jones halt als eines der größten Arschlöcher, die er wahrscheinlich kennt, erlebt hat. Und auf einmal ist das rote Licht an und John Jones ist die Ruhe selbst. Ja. Und er weiß überhaupt nicht, was hier das Problem ist. Er ist doch völlig ruhig. Er wollte einfach nur einen Stairdown machen. Und das passiert nun mal mit den Köpfen. Und Daniel Cormier sitzt da und denkt sich, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, du hast mich vor 2 Minuten noch als dreckigen Penner beschimpft. Und das ist schwierig, damit zu dealen. Aber es ist auch clever von John Jones auf der anderen Seite. Ja, klar. Also, ne, weil da fällt mir ein, die sind halt beide farbig. Also schwarz darfst du ja, also so. Du darfst schwarz sagen. Also farbig sind sie ja nicht, weil sie haben ja nur eine Farbe. Also ich, pass auf, ich hab auch immer versucht, einen Weg zu finden, wie bezeichnet man diese Menschen jetzt richtig? Und für mich war der einfachste Weg, mal einen Schwarzen zu fragen, wie er gern bezeichnet werden möchte. Oder was für ihn in Ordnung ist. Und das habe ich mit zwei aus dem Bekanntenkreis gemacht und mit einem dritten, mit einem, den ich mehr oder weniger so beiläufig mal kennengelernt habe. Und alle drei haben mir gesagt, mit Schwarz kann ich gut leben. Und in Amerika bezeichnen sie sich ja auch als Black People. Also von daher, Schwarz. Du würdest dich wahrscheinlich auch als Weißen bezeichnen, oder? Ich sehe das genauso. Ich habe überhaupt, wenn jemand zu mir Weißer sagt, aber der andere ist ja wirklich schwarz. Weil ich hätte gesagt, der ist color einfach. Daniel Cormier hat, glaube ich, sogar noch irgendwas Mexikanisches mit in der. Ja. Ich guck mal. Ist ja auch wurscht, aber deswegen würde ich halt da einfach sagen, da kann das keinen Anklang finden. Ja, es ist ja sowieso, es ist so überflüssig, finde ich. Lass die Leute zeigen, was sie im Ring oder im Oktagon können, und dann müssen wir nicht mehr über die Hautfarbe diskutieren. Das stimmt. Und und an der Stelle. Ich kann das verstehen, dass der Joe Rogan da irgendwie drauf anspielt, weil es ist allgegenwärtig in den USA, ne? Mhm. Aber was ich schon wieder schade finde, ist, dass da anscheinend dann wieder darüber so ein Fass aufgemacht wird. Das wäre das, wo ich sagen würde, das ist doch unnötig an der Geschichte. Damit sieht man halt eigentlich, dass sie überhaupt noch nicht dieses ganze Problem im Griff haben da drüben in den USA. Das ist denn so viel schlimmer als bei uns? Ja, du musst ja nur überlegen, wie die ausgetickt sind. Oder was es da für Straßenschlachten gibt, wenn mal wieder ein weißer Polizist, du siehst jetzt meine Anführungszeichen nicht, die ich in die Luft mache. Ich meine, das ist natürlich ein absolut heikles Thema, aber wenn da schwarze Jugendliche erschossen werden und dass da Straßenschlachten darüber ausbrechen, ne? Auf der einen Seite kann man es absolut nachvollziehen, habe ich das Gefühl, und auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, alle mal bitte wieder runterkommen. Aber guck doch mal bei uns, wie es bei uns wäre, sag ich mal, wenn das jetzt mit einem Türken passieren würde. Also du hast ja auch als Türken hier in Deutschland nicht das Gefühl, dass du dazugehörst. Ich meine, du kannst ja eh nie richtig reagieren. Ne? Hältst du die Fresse und bist ruhig, dann lässt er alles mit dir machen und drehst am Rad oder zettelst da halt was an, dann bist du Aufrührer. Naja, ich sehe es halt ganz, also ich persönlich habe mir natürlich auch mal irgendwann Gedanken darüber gemacht, wie man grundsätzlich mit diesem Problem umgeht, dass Leute zu dir kommen, ja, also wenn du mal irgendwas hörst von der Straftat, dann sind es immer nur die Türken oder so. Das hört man ja ganz oft, so eine Argumentation. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ähnlich auch in den USA mit den Schwarzen argumentiert wird. Für mich persönlich habe ich kein Problem mit Ausländern oder sonst was, sondern ich habe ein Assi-Problem. Die Nationalität ist erstmal überhaupt nicht das Problem, sondern das sind halt Assis. Egal, wo die jetzt herkommen, ist völlig wurscht. Und dann sollte man eigentlich dafür sorgen, dass es diese Assis nicht gibt. Ist doch scheißegal, ob das jetzt ein Türke ist, ein Russe, ein Deutscher oder ein Schwarzer. Ist doch völlig Latte. Das Problem ist, dass die Leute asoziale sind und sag ich mal, einfach keine Perspektive haben. Wenn jemand scheiße ist, dann ist er scheiße. Ist total egal, wo er wegkommt oder was für ein Genpool hat, ist scheißegal. Und jetzt zurück zu John Jones, ob der jetzt nicht gemocht wird, weil er schwarz ist. Ist der denn scheiße? Weil ich habe den nicht als scheiße empfunden, weil ich ja nur das gesehen habe, was vor den Kameras war, ne? Also oder bei laufender Kamera. Nach was willst du es beurteilen, ist die Frage. Also willst du es nach seinem Charakter beurteilen oder willst du es nach seiner sportlichen Leistung beurteilen? Weil dann braucht man eigentlich nur ein Wort hier anführen, das ist Michael Schumacher, den man charakterlich mit Sicherheit auch gewisse positive Züge absprechen muss, aber als Sportler ist er halt outstanding. Und das würde ich bei John Jones auch sagen. Also ich würde sagen, wenn, dann sportlich beurteilen. Ja, da ist weil darum geht's denn. John Jones, ich mache ja jetzt seit neuestem, weil ich keine Zeit mehr habe, die Rankings zu machen, habe ich mir gedacht, dass ich meine eigene Pound-for-Pound-Liste jeden Monat auf unsere Seite stelle. Und da habe ich halt auch John Jones auf Platz 1 gerankt. Für mich ist das der beste MMA-Fighter, den ich persönlich je miterleben durfte. Muss man dazu sagen, dass ich den Großteil Anderson Silvas Karriere nicht mitverfolgt habe. Aber das, was ich von Anderson Silva gesehen habe, ist auch sehr stark gewesen. Aber was John Jones da an den Tag legt, wie der hochqualitative Competition einfach so weg, ich würde fast sagen squashed, um hier mal in der Wrestling-Sprache zu bleiben, das ist schon beeindruckend. Absolut, ja, absolut. Deswegen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum der nicht in den USA total durch die Decke geht. Er ist cool, er ist wirklich ein cooler Typ. Der hat eine geile Familie mit diesen ganzen NFL-Spielern und also ich finde diesen Typen einfach hochspektakulär. Und dann ist er auch noch so ein geiler Kämpfer, diese Entrances von ihm und so. Das ist doch so ein geiler Typ. Aber oh ja, das stimmt. USA hassen die den. Also nicht alle, aber also der letzte Entrance von ihm, der war echt Hammer. Das muss ich, das fand ich großartig, was er da für eine Show abgeliefert hat. Aber ich glaube ja an der Stelle, vielleicht hat er tatsächlich noch nicht die Zeit gehabt. Der Anderson Silva, der ist ja quasi in anderen Promotions groß geworden, oder? Wenn ich mich da richtig erinnere. Und der kam quasi als großer Held dann schon in die UFC. Und John Jones ist ja tatsächlich ein UFC-Gewächs. Und vielleicht braucht er einfach noch einen Augenblick. Vielleicht muss man ihm noch irgendwie was geben. Und vielleicht braucht er auch mehr so Kämpfe wie gegen den Gustafsson. Weißt du, dass der zeigen kann, dass er nicht einfach alles wegrasiert, sondern dass der auch tatsächlich was einstecken kann und sich dadurch kämpfen kann. Vielleicht fehlt dem noch irgendwie ein charakterliches Profil, um den geil zu finden. Aber wenn du jetzt verlieren mal guckst, macht ja auch sympathisch manchmal. Was macht sympathisch? Wenn man auch mal was verliert oder mal man nicht klarkommt. Das stimmt. Ja. Aber wenn man jetzt mal guckt, gegen wen John Jones alles gekämpft hat, das ist halt das Who's Who in seiner Gewichtsklasse. Clover Teixeira, braucht man nicht drüber reden. Alexander Gustafsson, Jair Sonnen, Vitor Belfort, Rashad Evans, Lyoto Machida, Rampage Jackson, Shogun, als er noch gut war, Ryan Bader, als er als zukünftiger Champion galt, und auch Brandon Vera, als er auch noch richtig stark war, Matt Hamill, gut, den Kampf hat er also durch DQ verloren, aber es war ja keine Niederlage. Stephen Bonner hat er besiegt. Also er hat wirklich. Aber guck mal, welchen harten Weg gehabt. Ja, aber welchen Kampf davon hast du dir denn tatsächlich gerne angeguckt? Da war doch nur echt. Ich habe das Gefühl, da ist nur ein einziger Kampf dabei, der wirklich outstanding ist. Der Rest ist einfach eine Demonstration von seiner Klasse. Und die anderen haben halt quasi, die waren die Nebenrolle. Okay, und ja. Es gibt nur einen Kampf, wo er tatsächlich was zeigen konnte, dass er sich auch gegen harte Competition durchsetzen kann. Gegen Gustafsson. Gegen Gustafsson, ja. Aber dann ich sehe es halt so, ich gehe in diesen Pay-Per-View rein und freue mich auf diverse Kämpfe. So, und dann ist, wenn John Jones auf der Card stand, seit diesem Bader-Kampf, also mit dem Shogun-Fight, mit dem Titelkampf, seitdem er eigentlich diesen Titel gewonnen hat, ist für mich jeder Kampf von ihm ein absolutes Highlight, auf das ich mich freue. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie er seine Kämpfe gewinnt. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, ob er mehr so Kämpfe braucht wie gegen Gustafsson, guck mal das Ding gegen Belfort an, wo er eigentlich schon in der ersten Runde submitted wird. Also jeder andere hätte ausgetappt, als er sich da noch den Arm verletzt am Arm war. Das sind so Momente, da fragt man sich halt echt, hallo, was ist denn das für ein Typ? Gegen Jay Sonnen bricht er sich einen Fuß und dreht dicken Fuß, wie heißt denn das da vorne? Den großen Zeh. Einen dicken Fuß und drehten sich einmal um und zieht das Ding da durch. Also eigentlich beeindruckt er ja schon. Ja, stimmt. Aber das wird halt weggewischt oder so. Als wie viel hat er denn gewonnen? 20 Kämpfe. Alles. Ja, also 100%. Ja. Er hat einen Rekord von 20 und 1. Aber diese eine Niederlage war durch DQ wegen illegalen Elbows. Das war wieder diese Geschichte. Ein Elbow, den du eigentlich jederzeit, also diese 12-to-6 Elbows von oben nach unten geschlagen, die verboten sind. Dafür wurde er disqualifiziert gegen Matt Hamill, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber ist egal. Weil? Ja, nichtsdestotrotz ist gegen die Regeln und von daher ist das in Ordnung, dass sie ihn dafür disqualifizieren. Ich kann begründen, warum. Weil, der Elbow, wenn du den praktisch von 9 auf 3 Uhr schlägst, ja, also seitlich, dann ist er erlaubt. Aber ich behaupte einfach mal, dass der Impact kein Unterschied ist, ob ich jetzt von oben nach unten die auf den Kopf zimmere oder von rechts nach links, die Bewegung ist immer die gleiche. Und also für mich macht das keinen Sinn, das zu verbieten in einem MMA-Fight. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber es geht nur um Elbow auf den Kopf. Nee, nicht auf den Kopf, sondern es geht auf den Kopf und dann von oben nach unten. Ja, hat er schon. Der ist hier schon dabei. Ich sitze schon die ganze Zeit zappelnd am Tisch. Nee, weil ich frage mich, klar, das hat doch andere Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Also die werden sich schon was dabei denken, wenn die gewisse Moves von schlägst ja typischerweise nicht auf den Typen ein, während der Schnur gerade steht. Und deswegen hat es auch nicht wirklich Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Aber weißt du, wo das herkommt? Die Begründung, warum sie das verboten haben. Ja, Joe Rogan hat das mal erklärt. Und zwar, einer der Commission-Hansels hat hat nachts im Fernsehen rumgesäppt und hat irgendwo gesehen, wie irgend so ein Asiate mit seinem Ellbogen so Steine durchschlagen hat. Also du kennst ja bestimmt aus dem Fernsehen, das bestimmt schon mal gesehen, wenn sie da irgendwelche Steine durchzimmern mit dem Ellbogen so von oben nach unten. Und da hat der sich gedacht, Alter, wenn der damit einen Stein kaputt schlagen kann, dann kann er ja auch jemanden seinen Kopf zertrümmern. Und das müssen wir verbieten. Ellbogenschläge, die von 12 auf 6 Uhr durchgezogen werden, also von oben nach unten, die müssen wir verbieten. So, das ist die Begründung, was halt Quatsch ist. Also du musst ja eigentlich musst du entweder grundsätzlich diese Ellbogenschläge verbieten. Also wenn du davon ausgehst, dass dieser Ellbogenschlag dazu führen kann, dass der Typ schwer verletzt ist, so wie zum Beispiel beim Soccerkick oder so, dann würde ich es verstehen, okay, dann sind alle Ellbogenschläge auf dem Kopf verboten in dieser Position. Oder du sagst, es sind alle erlaubt, aber dieser Unterschied zwischen, ja, wenn du so 70 Grad schlägst, geht's noch. Also das macht für mich keinen Sinn, weil wie Stefan sagt, jetzt verdrehen die sich ein bisschen, ja, der Kopf hängt irgendwie nach rechts oder nach links, wo ist da der Unterschied? Dann kriegt er unter Umständen diesen seitlich geschlagenen Ellbogen, volle Kanne gegen die Schläfe, da könnte vielleicht mehr passieren, als wie wenn der den irgendwie, weiß ich nicht, seitlich am Ohr vorbei gezimmert bekommt oder so. Sehe ich ein. Nichtsdestotrotz, ich finde, wenn es diese Regel gibt, dann ist das auch in Ordnung, dass sie die für diese Regel halt entsprechend bestrafen. Weißt du, ich finde auch zum Beispiel diese Soccer-Kicks, hat der Joe Rogan in einem seiner Podcasts auch erklärt, warum er das eigentlich für Blödsinn hält, die zu verbieten. Oder dass er die, glaube ich, im Freien, sagt er, wäre das in Ordnung, weil dann kann eigentlich nicht so ewig viel passieren, weil der Kopf halt genügend Spielraum hat, aber wenn du die halt am Käfig anbringst, dann wäre das halt wieder extrem schädlich und dass du so eine Regel eigentlich einführen müsstest. Aber nichtsdestotrotz, wenn du diese Regel hast, dann finde ich, gehörst du auch entsprechend für diese Regel bestraft. Ja, weißt du, wie ich meine? Es sind ja alles Profisportler und genauso wie sie halt sich für einen Käfig, am Käfig nicht festhalten dürfen oder halt die Hände halt geschlossen haben müssen, das sind halt die entsprechenden Regeln, die es aktuell gibt. Und du dementsprechend aber nicht bestraft wirst, muss man dazu sagen. Ja, ja, leider, ja, genau, richtig. Aber das meiner Meinung nach wäre es eigentlich richtig, wenn sie entsprechend dafür halt bestrafen oder dann einmal verwarnen und dann bestrafen würden. Und wenn sich aber herausstellt, dass die Regel Quatsch ist, dann gehört die Regel halt raus. Dann muss halt das Regelwerk entsprechend geändert werden und dann wirst du halt auch nicht mehr dafür bestraft. Aber solange es die Regeln gibt, musst du dich entsprechend an die Regeln halten und dann musst du meiner Meinung nach auch richtig für die Regeln bestraft werden. Also das Einfachste ist ja, wenn der Ziegelstein ausschlaggebend war, dann sollen die einfach mal gegen so einen Ziegelstein treten, weil ich wette, der geht auch kaputt. Ja, ne? Das also, ist das Problem. Also wenn die mich verprügeln, dann bin ich halt halb tot. Einfach, also ich meine, das muss man sich ja halt immer vorstellen, was für Kräfte da gegeneinander walken. Ist der Ellenbogen dann auch fast egal, ne? Ja, also das Hauptproblem ist halt, wenn du diesen einen Ellbogenschlag zulässt und den anderen nicht und eigentlich sorgen sie für die gleiche Wirkung, dann hast du halt einfach das Problem, dass die Leute mit dem Kopf schütteln. Deswegen muss es da eigentlich eine klare Regel für geben, aber wie es halt immer so ist, die Mühlen mahlen nur sehr, sehr langsam. Und es sind so viele Punkte, die, glaube ich, noch geändert werden müssen im MMA-Regelwerk, weil sich das noch teilweise, auch zum Beispiel mit der Punktvergabe und so, zu sehr am Boxen orientiert. Ich glaube, da findet aktuell auch erstmal so eine Entwicklung insgesamt statt. Weil die Sportart ist halt noch so, eigentlich für mich ist die noch nicht mal nur 20 Jahre alt, was man zwar immer so sagt, 20 Jahre, weil da gab es zum ersten Mal die UFC und so. Für mich ist es eher so, als ob die UFC oder MMA so richtig als Sportart wahrgenommen wird, so seit 2006 vielleicht. Ja, sehe ich genauso. Und wenn man sich dann mal überlegt, wo man da jetzt ist, da muss halt noch einiges passieren, da müssen halt noch ein paar Schritte stattfinden, die dann das Regelwerk dahin lenken, um die Kämpfer gleich einigermaßen gut zu schützen, sage ich jetzt mal, und aber auch trotzdem sinnvolle Regeln dann zustande kommen. Ja, es wird sich halt dahin entwickeln. Ja. In der Bundesliga gibt es auch viele Regeln, über die sich Fans aufregen. Und also ich meine, da stehen halt auch immer noch Unternehmen hinter, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, die UFC muss sich ja da nicht diesen Regeln unterwerfen. Sie könnten ja auch sagen, ja, dann lassen wir halt unsere Veranstaltungen nicht mehr in Las Vegas und in den USA stattfinden, sondern wir gehen ins Ausland, wo wir selber eine Commission bilden und so. Gibt's ja auch noch Schlupflöcher, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, Pia hat gerade was Richtiges gesagt. Das ist in der Fußball-Bundesliga ändern sich ja Regeln auch immer noch. Und dass jetzt über so etwas wie die Torkameras nachgedacht wird oder halt dieses komische Freistoßspray oder was auch immer, das ist ein lebendiger Sport und es muss immer darüber nachgedacht werden, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, was man einführen könnte, was zu verändern wäre. Der Sport muss halt lebendig bleiben und verbessert werden. Ja, klar. Auf jeden Fall. Es muss, für mich ist immer das Wichtigste, dass es irgendwo auch eine Logik in der Regel gibt. Obwohl vielleicht das nicht so sinnvoll ist, immer über eine Logik nachzudenken. Aber wenn es halt offensichtlich unlogisch ist, wie die Geschichte mit den Ellbogen, ja, dann finde ich, dann kannst du nicht sagen, ja, ich lasse mir jetzt da Zeit, über die Regeln nachzudenken, Tortechnologie etc. Sondern dann, finde ich, musst du schnell handeln, weil hier scheint ja irgendwie jemand gravierend was nicht verstanden zu haben. Und das ärgert mich halt dann, wenn dann so ein Rekord zustande kommt, wie bei John Jones, oder vielleicht noch nicht mehr der Rekord, aber du freust dich jetzt auf einen Kampf. Daniel Cormier gegen John Jones. Und jetzt lass mal wirklich, alle Stricke reißen und es kommt zu dieser Situation, dass einer der beiden so einen Schlag ansetzt und dafür disqualifiziert wird. Das wäre doch am besten 2 Sekunden vor Ende. Am besten noch so, ja. Und er war noch am besten derjenige, der nach Punkten vorne lag. Es ist eine absolute Katastrophe. Und das passiert dann aber nur, behaupte ich, nicht weil die beiden unfair oder dumm sind oder weiß der Kuckuck, sondern weil in dem Moment nicht ganz klar war für den vielleicht oder aus seiner Sicht, klar war, ich schlage den Ellbogen nicht von oben nach unten, sondern ich schlage ihn eher so seitlich, zwar nicht ganz seitlich, aber so halbseitlich und der Referee sieht's aber anders und. Genau, der steht auch noch in einem anderen Winkel. Weißt du, Kuckuck, genau, und zack hast du halt so eine Diskussion und so ein Problem, dass du eigentlich relativ leicht lösen könntest, indem du sagst, okay, alle Ellbogen sind da verboten oder eben es ist erlaubt, fertig. Also das ist halt, was mich dann stört, ja. Aber das ist halt auch das, was man im Endeffekt nicht ändern kann, als Fan. Aber man kann natürlich vorzüglich darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist. So, jetzt will ich von euch aber mal wissen, wie Dublin war. Also das ist jetzt hier, über Berlin braucht man, denke ich mal, nicht nochmal reden. Da können wir sagen, das war ein schöner Abend, oder? Kann man? Ja. Ihr wart ja auch im Hotel bei der Aftershow-Party in Berlin? In dieser Disco da, genau. Ja. Da haben wir noch kurz den einen oder anderen Kämpfer noch gesehen. Ich fand am lustigsten eigentlich, dass die geraucht haben, wo die wollten, obwohl man ja eigentlich nicht mehr überall rauchen darf. Und ich dachte mir so, wenn du in der Türsteher bist, halb so groß wie die, Entschuldigung, hier darf man nicht rauchen. Das, ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, die haben sich gerade eben, haben gerade unter Beweis gestellt, dass sie mit die gefährlichsten Männer Berlins sind an diesem Abend. Die unbewaffnet. Also, habt ihr übrigens auch Gegard Mousasi gesehen? Da entstand ja dieses großartige Bild. Gegard Mousasi völlig gelangweilt mit diesem komischen T-Shirt an der Bar. Habt ihr das Bild gesehen? Nee, leider nicht. Phänomenales Bild. Also ich bin ja nicht zu dieser Aftershow-Party gegangen, weil ich einfach völlig im Eimer war. Ja, stand da waren wir auch sehr enttäuscht. Ja, stand heute bereue ich es auch, aber an diesem Abend konnte ich nicht mehr. Ich war fix und alle. Nach dem ersten Kampf hätte ich schon pennen können, weil mein Adrenalinspiegel dann abgeflacht ist. Also insofern habe ich volles Verständnis für dich. Wart ihr nicht aber unpünktlich? Das Bild könntest du gerne mal twittern. Doch, wir waren auf jeden Fall den ersten Kampf, ich glaube sogar den besten Kampf des Abends haben wir nicht gesehen. Den ersten Kampf, da waren wir, also wir sind irgendwie zur ersten Runde irgendwie so, ich glaube, oder passend zur zweiten Runde waren wir da. Ja, da saß ich ja noch ein bisschen angepisst auf der Tribüne und hab mir gedacht, ihr Arschlöcher, ich komme ja extra her, um meinen eigenen Tisch direkt am Oktagon zu haben und jetzt setzt ihr mich da hinten auf so eine Loser-Tribüne. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand deine Reaktion, dass du gesagt hast, hey, ich habe hier diese Chance, diese einmalige Chance und mach da jetzt was draus, das finde ich noch viel besser, als dass du, ich glaube im Nachhinein hast du, glaube ich, mehr davon gehabt, dass du das so durchgezogen hast, als wenn du da irgendwie am Oktagon gesessen hättest. Ja, im Nachhinein war ich froh, dass ich das so erleben konnte. Vor allem auch, ich habe mir natürlich überlegt, wer weiß, wann ich je in meinem Leben wieder die Möglichkeit habe, bei so einem Event mal in Anführungsstrichen hinter die Kulissen zu schauen. Es ist ja nicht direkt hinter den Kulissen, aber man bekommt schon einen Ticken mehr mit, als wie wenn man es jetzt, sag ich mal, im Fernsehen sieht oder nur in der Halle sieht. Und ich sag mal so, wenn jetzt da natürlich noch ein extrem geiler Fight dabei gewesen wäre, dann hätte ich mich noch ein bisschen geärgert. Aber ich konnte ja jederzeit direkt ranlaufen an den Oktagon und an das Oktagon und mir die Kämpfe angucken und habe mir dann Nick Hain angeguckt und ich glaube, das war sogar der letzte Kampf an dem Abend. Danach war ich nur noch hinten, bin hinten rumgeirrt und habe mir das da hinten alles reingezogen, was da so für ein Gewusel war. Machst du cool. Ja, und das, weißt du, dass diese Kämpfer, die sind ja wirklich direkt nach dem Kampf der Presse vorgeführt worden. Und ich stand dann da, die laufen an dir vorbei und du hast das Gefühl, die sind noch in einer ganz anderen Welt. Also das war ein ganz merkwürdig, das kann ich auch schwer wiedergeben in Worte. Es war einfach völlig absurd, was ich da so gesehen habe. Also es kam mir wirklich vor wie so ein... Nee, da fehlen mir die Worte. Es wirkte, als ob einer vorgeführt wird. Es ist ganz merkwürdig. Die Typen... Man muss sich das einfach mal vorstellen. Ich meine, okay, das sind professionelle Kämpfer. Dennoch, die haben sich gerade... Oder anders, ich fange anders an. Man hört ganz oft, wenn so Kämpfer interviewt werden oder wenn es diese Countdown-Shows gibt, dass die sagen, dass sie kurz bevor der Kampf losgeht, dass sie da wirklich Angst haben und sich fragen, ob das Richtige ist, was sie hier machen. Brandon Sharpe hat das zum Beispiel in seinem Podcast auch schon oft gesagt, dass er wirklich Probleme hat, kurz vorm Kampf sich darauf einzulassen, dass er sich jetzt gleich mit keine Ahnung wem einen Kampf liefern muss. Ja, DSP sagt das sogar doch, dass er Angst hat, bevor er in den Oktagon geht. Finde ich auch total großartig. Und ja, und bei so einem Kämpfer, der eigentlich keine Angst haben müsste, sage ich. Ja, genau. Ja, aber es ist so. Und jetzt glaube ich, dass das Gefühl gar nicht so weit davon weg ist, wie wenn du oder ich in so eine Situation kommen und sich mit jemandem schlagen müssen, sage ich jetzt mal. Also natürlich auf einem anderen Level. Aber die Vorstellung, dass du nach so einem unglaublichen Adrenalinrausch und Gefühlsbad oder wie man das nennen soll, dann auch noch vor... Oder allein schon bei so einer sportlichen Leistung, ne? Ja, auch, das kommt noch dazu. Dich danach dann vor diese Presseleute stellen musst, die ja in der Regel... es ist ja was anderes, ob ich bei einem Fußball-WM-Finale danach von irgendwelchen Leuten interviewt werde oder von so Kaspern wie ich einer bin. Ja, also weißt du, das ist ja, man fühlt sich ja da, denke ich mal, auch nochmal so ein bisschen den Leuten vielleicht einen Ticken über oder so. Ich kann das kaum in Worte fassen, wie sich das angefühlt hat, als die dann da vorgeführt wurden. Ich hatte immer so dieses Gefühl, die werden hier gerade so vorgeführt. Ja, aber auf einmal kann man verstehen, wenn so Fußballer nach dem Spiel nicht mehr so ganz sinnvolle Aussagen tätigen können, ne? Ja, überhaupt, eher war ich beeindruckt davon, dass die überhaupt noch sich artikulieren konnten. Ja, also, ja. Das ist wirklich beeindruckend. Das meine ich aber. Ja, ja, und gleichzeitig war es beeindruckend, wie professionell die UFC mit so Pfeifen wie mit mir umgeht. Also, ich sehe mich jetzt stellvertretend für alle solche Kasper, die halt irgendwelche Podcasts machen oder Newsseiten und denken, sie sind Journalisten. Also, ich sehe mich nicht zum Journalistenbund, aber ist ja schon manchmal lustig, wenn du da so manches YouTube-Video siehst und sie sich selber als Journalisten bezeichnen. Da können die mir ja manchmal kaputt lachen. Ja. So, und dennoch, ich erwähne hier nochmal, dass sie extra aus Schweden jemanden eingeflogen haben, der sich nur um die schwedischen Blogger kümmert. Ich meine, das war halt beeindruckend für mich, zu sehen, dass die Leute da auf so kleiner Ebene versuchen, mit Fans zusammenzuarbeiten, weil ich glaube nicht, dass die UFC in Las Vegas sitzt und denkt, Mensch, hier MMA Radio ist ja echt ein Sprachorgan der UFC in Deutschland. Nee, die wissen, da sitzt halt... Ich rufe der Dana nicht bei dir an. Selten. Du musst es nur immer ihn anzurufen, ne? Das stimmt. Das stimmt. Das hätte ich ihm eigentlich erzählen können beim Scrum damals, dass ich da so eine Frau erreicht habe, die ganz ungehalten war, dass immer bei ihr angerufen wird. Es ist halt beeindruckend, dass die sagen, nee, komm, wir wollen mit den Leuten zusammenarbeiten, weil die sorgen halt dafür, dass zwei Leute mehr vielleicht beim nächsten Mal vorbeigucken. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sehr, sehr fannah sind. Ja, sind sie. Die haben Bock darauf. Auch der Dana. Ja, der ist überhaupt der allergrößte. Stimmt, gut, dass du es ansprichst. Da sind wir wieder bei Dublin. Wart ihr eigentlich in dem Pub, wo Dana Nein. mal war? Nein, waren wir nicht. Das war der erste Abend, an dem wir nicht saufen waren. Und ich lieg abends im Bett und sehe so, ach Schatz, wollen wir noch raus? Die UFC gibt gerade einen aus. Und dann, ach jetzt auch egal. Aber waren wir nicht vor der Disco? Wir waren doch davor vor dem Laden. Nee, die Disco, das war ja die Aftershow-Party. Aber so. Irgendwie am Freitagabend war das, ist das richtig? Ja, genau. Ich glaube, Freitagabend hat die UFC ja irgendwie sich das Pub gemietet. Wobei, Pub ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben, weil ich meine sogar, dass es ein bisschen High-Class wäre, was die da sich geholt hatten. Das ist doch da bei der Nibel gewesen, ne? Genau. Ja, nee, ja. Das war ein Hotel halt, ne? Also mit Pub. Bist du da nicht ganz richtig? Okay. Das ist schon, ja, also es war UFC, schon was Edleres. So hat die UFC verkauft. Dana gibt allen Leuten in Guinness aus im Pub und. Ja, also nichtsdestotrotz, das haben die natürlich gemacht und die haben da anscheinend auch viel Whisky gesoffen, ne? Aber die typische Touristensaufecke ist halt woanders gewesen. Okay. Und das Pub, das sie da geholt hatten, in Deutschland sagen? Dann ist es das Four Seasons in München oder sowas. Okay, alles klar. Ja, aber war auf jeden Fall schicker. Genau. Auf jeden Fall. Das war halt, das Wahrzeichen Nummer eins in Dublin ist halt diese Needle da, die sie haben. Eine Riesensäule. Ja. Und dieses Pub, wo die halt da gefeiert haben, das ist halt fußläufig 2 Minuten davon weg gewesen. Und das ist halt mitten zwischen den Einkaufszentren die Einkaufspassagen. Das ist schon etwas feiner gewesen als das, wo du tatsächlich dann saufen gehst. Und auch diese Aftershow-Party, die war ja irgendwie im The Sin. Und der Laden war tatsächlich dann Tempelbar, so heißt da dieses Stadtviertel, wo halt die ganzen Kneipen sind, wo jeden Abend Samstagabend ist. Und das ist ein bisschen dreckiger, etwas einfacher, ja, so für den Pöbel, ne? Es war einfach unglaublich lustig, da einfach nur vorzustehen und sich, ich als Frau darf das ja sagen, die Weiber da anzugucken, ne? Das war unglaublich. Die hatten Schuhe an und das ist halt so eine Altstadt wie in Düsseldorf, also Kopfsteinpflaster, du kannst kaum laufen mit hohen Schuhen. Und die Mädels sind da immer hin und her gestolpert und halt irgendwelche breitkreuzigen Kerle daneben. Das war zum Schießen. Also es war hauptsächlich, war ganz Dublin voll mit UFC-Fans. Ja, das überhaupt. Ich glaube, wir fangen mal an, so ein bisschen von vorne zu erzählen, weil das war echt... Ich muss, bevor wir auf Dublin kommen, ich muss eine Geschichte noch loswerden. Und das ist, weil ich muss das ein bisschen also halb öffentlich machen. Ich hatte ja in Berlin richtig Spaß eigentlich an den ganzen Jungs und Mädels, die so drumherum waren. Also die Kämpfe, haben wir ja gesprochen, die waren alle so okay, aber das war jetzt nicht das Ding Nummer eins. Ich hatte in erster Linie Spaß daran, dass wir ganz vorne gesessen haben und dann saß so die Prominenz halt links und rechts um uns herum. Und in irgendeiner... Wer war da? Kennt man die Leute auch? Also, ja, die Regina Halmich war da. Linkin Park war da. Stimmt, genau, Linkin Park wurde extra eingeflogen. Genau, aus hier. Oder so. Ja, nee, die, ich glaube aus Südeuropa. Ne? Aber es ist ja auch so. Ja, also auf jeden Fall wurden sie extra. Die hatten ja das Lied für den nächsten Pay-Per-View, für diesen. Ja, genau, richtig. Ja, genau. So, also nichtsdestotrotz, also einiges an der deutschen Rapperschaft war da. Das fand ich auch wieder sehr witzig. Hier von der Bloodhound Gang, der Evil Jared, der Bassist, der war da, und also es war auf jeden Fall prominent, oder, ne? B-Prominenz war auf jeden Fall anwesend. So, aber für mich das Witzigste war, irgendwie so ein paar Sitze weiter saß Pascal Kraus. Und ich kannte ihn ja nicht so wirklich. Und ich habe mir dann, weil ihr über ihn so ein bisschen gesprochen hattet, als deutscher MMA-Fighter, habe ich mich dann auch mal so ein bisschen darüber informiert. Und da bin ich im Nachhinein noch dem Chris noch so ein bisschen böse. Der hat ja die ganze Zeit Passi Kraus gesagt. Und ich gehe so zu ihm hin und frage so, hey, machst du ein Foto? Ja klar, kein Ding, ne? Und dann böse Poserblicke in die Kamera. Und ich sage, danke, Passi. Und er sagt, hey, vorsichtig. Aber da kannst du ihm nicht für böse sein. Der kann er ja nichts. Na, Quatsch. Naja, aber das war so großartig. Ich musste mich so weglachen. Da habe ich sofort natürlich wieder an euch gedacht oder an Chris dann an der Stelle gedacht. Ich glaube, ich habe ihm auch in der Nacht noch einen Tweet geschickt, wobei er wahrscheinlich nicht weiß, wofür. Ja, das war so für mich so einer der Erlebnisse, die wir da in Berlin hatten. Das war echt super. Leute, mit denen sollte man keine Scherze machen. Wobei, in der Nähe von einem Oktagon. Ja, aber er war echt cool drauf. Er hatte auch gelacht, aber der erste Blick war so, oh, stimmt, Pascal, Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Nee, aber warum siehst du den nicht? Ja, ich sehe den noch gar nicht. Herr Kraus. Wenn du jetzt immer sagen müssen, Herr Krause. Ja, genau. Ja, sagen, Herr Krause, können Sie mir mal bitte ein Autogramm geben und eine Unterschrift und ein Foto? Ja. Das würde ich gut finden. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Typ dafür, ne? Mich juckt sowas ja eigentlich gar nicht. Aber an dem Wochenende war ich absolut wie ein kleines Kind und bin so jedem, der so annähernd in unsere Nähe gekommen ist, hinterhergelaufen, habe gefragt, Foto, Foto, Foto. Und wie dann Drew Dober, nachdem er da verprügelt worden ist, da rumgeirrt ist und dann kam er halt zugenäht wieder vorne an den Absperrungen vorbei und ich habe ihn rangewunken und er kam vorbei, hat Fotos gemacht, großartig. Also Spaß hatten wir genug. Oder eine wunderschöne Szene war, wie eigentlich alles vorbei war und die Securities uns rausschieben wollten und wir gesehen haben, Dana White kommt gleich vorbei und wie wir uns dann mit der Security anlegen mussten, dass wir gesagt haben, nein, wir bleiben jetzt hier stehen, da kommt gleich der Präsident, der einzige, der Typ, weshalb wir hier sind. Mehr oder weniger und, stimmt das, ja. Ja, ist ja richtig. Wir, in erster Linie, am meisten Spaß hatten wir ja wegen den Leuten, die nicht gekämpft haben. GS Bieber, Alexander Gustafsson und der Dana. Und? Völlig verdrängt. Der Cutman. Ah, Stitch. Ja, Stitch. Der hat mir zugeprostet, das fand ich sehr sympathisch. Bier hebt so den 1 Liter Bierbecher hoch und er guckt so, oh, nicht schlecht. Ach so, während der Veranstaltung noch. Ja, während der Veranstaltung, ja. Oh, aber das finde ich dann halt auch so ganz ehrlich, so kommt eigentlich die UFC auch im Fernsehen oder auf dem Fight Pass oder wie man es auch immer nennen will, rüber, finde ich. Es wirkt nicht so, als ob die Fans wie beim Fußball außen vor sind, sondern es wirkt schon so ein bisschen, als wäre das eine Gemeinschaft. Absolut. Logisch, bei UFC 175, einer der größten Veranstaltungen des Jahres, wird es nicht so sein. Aber diese ganzen Fight Pass-Shows, diese ganzen Fight Nights, die haben da rückt diese Gemeinschaft so schön zusammen. Ja. Also, ja, genau. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte fast mehr Bock nach irgendwie in Atlantic City oder da in Tucket oder wo das war, in so ein Casino zu gehen, als wie nach Las Vegas in diese großen Hallen von Casinos. Ja, ich glaube auch, da hast du wahrscheinlich nicht so viel von dieser direkten Atmosphäre. Ja, die Fights sind natürlich geiler dann in Las Vegas, aber so diese Atmosphäre, das fand ich auch in Berlin so toll, dass die Leute da hinten rumgerannt sind, das fällt mir nämlich auch noch, da lief dann auf einmal so ein GSP rum und hat dann so geguckt, da stand halt für die Pressevertreter, standen dann halt da so Cola-Becher und sowas rum und GSP mal geguckt, ob er sich da so einen nehmen kann und hat da jemand ein Problem, so hat er die Leute halt so gefragt, dass wo du so denkst, stellt schon keiner auf, wenn du es machst, ohne dass du ja, darfst. Herr Selfie, aber bitte tun Sie mir nichts. Ja, nee, vor allen Dingen, der fragt uns, ob er was von unserer Cola nehmen kann, weißt du, das ist so, das aber ist GSP, wer soll es denn ihm verbieten? Wer ist denn nicht der geilste Typ? wenn du überlegst, diese Geschichte, dass er halt den Abend vorher da in den Club nicht reinkommt, und du denkst, hallo, GSP, wieso lasst ihr den nicht rein? Klar, ja, der hat einen Pullover. Ist doch klar. Kennt halt keine Sau. Ja, genau. Den kennt halt keine Sau. Er sieht halt aus wie ein alter Mann, der gern ficken will, auf Deutsch gesagt. Ja, und deswegen geht er halt ins Berghain, weil er weiß, da läuft's halt so. Und ja, dann denken die sich halt auch, nee, Moment mal, du hast noch nicht mal eine Frau dabei, da hast du hier so 5 so Ochsen mit, also wir haben keinen Bock auf Stress, geh mal schön kacken. Ja, genau. Aber der könnte ja, also der wird ja jeden Türsteher da auseinandernehmen, egal wie groß und schwer der ist. Aber der ist halt dann auch so ein cooler Typ und sagt dann, ja, okay, dann komme ich halt hier nicht rein. Dann ist das halt so, ne? Ihr wisst nicht, wer ich bin. Alter Mann, der Sex haben will. Du, ich glaube sogar, dass das mal angenehm ist für so einen Menschen, der vielleicht in seiner Stadt ständig damit konfrontiert ist, erkannt zu werden, wenn er mal ganz normal behandelt wird. Ja, bestimmt. Also das hört man ja häufig bei sehr prominenten Menschen, wenn du die so fragst, was ist denn dein Wunsch oder so? Ja, ein ganz normaler Tag mal. Stell dir mal vor, du wärst Angela Merkel. Du könntest nicht einfach einkaufen gehen. Du kannst nicht rausgehen, dir einen Döner holen oder so. Das ist schon heftig eigentlich. Und ich glaube, wenn du dann so ein GSP bist und einfach mal einen ganz normalen Tag erlebst, ja, und du kommst halt nicht in den Club rein und sitzt dann bei McDonald's und ärgerst dich oder so. Genau, und bist auf einmal dankbar dafür, dass du nicht in den Club reinkommst. Ja. Und dass dir nicht alle irgendwie sagen, ja, hier, direkt in den VIP-Bereich. Mhm. Ne? Und hier haben sie die Flaschen Champagner, alles kein Ding. Und können wir gleich noch Fotos machen. Ja, vor allem, genau, du hast halt auch eher Privatsphäre, wenn du nicht erkannt wirst, ne? Das kommt noch dazu, die konnten sich da frei bewegen. Also, das hat man ja auch gesehen, wenn dann der ein oder andere Kämpfer Bilder vom Potsdamer Platz oder so gepostet hat. Ja, das ist natürlich anders, als wie wenn jetzt GSP zum Beispiel in Las Vegas rumlaufen würde auf dem, ist doch der Sunset Strip in Las Vegas, ja, glaub schon. Oder ist der in Los Angeles? Naja. Los Angeles. Auf jeden Fall, wenn er da irgendwo rumrennt, man muss dazu sagen, an dem Wochenende, an dem eine UFC-Veranstaltung ist, und keine Sau erkennt den. Es erkennt ihn halt einfach keiner, aus vielleicht 3, 4 völlig geistesgestörte, aber sonst kennt ihn halt keiner. Finde ich, kann auch mal ganz erholsam sein. Ob das so gut ist für uns als deutsche MMA-Fans, als deutsche UFC-Fans, ist die zweite Frage, weil ich denke mal, da sind wir uns auch einig. Also Dana White spricht ja ganz oft davon, wenn die UFC irgendwo das erste Mal war, dann beginnt da so eine Art Schneeball ins Rollen zu kommen. Und es wird immer größer und größer und größer. Und davon spüre ich nichts. Ja. Null. Ja, und dazu kommt diese Fight Pass-Geschichte, die dazu, oder die es jetzt für deutsche Neueinsteiger noch schwerer macht, die UFC zu sehen, weil du erstmal Geld aufbringen musst. Und zwar nicht zu knapp, ne? Du kannst ja nicht einzelne Sendungen kaufen, oder? Nee, das kannst du nicht, aber ich finde den Preis sehr, sehr gut für das, was du da bekommst. Der Preis ist okay, aber wenn du dir denkst, oh, ich guck da mal rein. Doch, halt einen Shop. Du kannst einzelne Veranstaltungen kaufen. Du kannst Pay-Per-Views einzeln kaufen und du kannst auch die Events einzeln kaufen. Ach so. Doch, der Anzahl, deswegen. Ja. Und darüber hinaus kannst du ja auch monatlich kündigen, nicht? Das kommt noch dazu. Aber es ist natürlich immer so eine Hemmschwelle, wenn du dich jetzt, wenn ich jetzt einem Kumpel erzähle, hier UFC, musst du dir, guck dir mal unbedingt den Knockout an von Arlovski gegen Bigfoot Silva. Ja, wo soll ich das machen? Ja, Fight Pass. Ja, kostet einen Zehner. Ja. Ja, aber da gibt's auch noch, nächste Woche gibt's auch ein geiles Event, Mark Hanke. Ja, habe ich keine Zeit da. Ja. So. Das ist halt, dieser Einstieg wird dir enorm schwer gemacht, finde ich, wenn du immer vorausgesetzt, wenn du nicht illegale Mittel zur Verfügung oder mit dazuziehen möchtest. Aber so kann sich's halt nicht durchsetzen. Das macht ja auch keiner. Nee, aber so kann sich's halt nicht durchsetzen. Weil um wirklich eine breite Masse anzusprechen, kannst du nicht davon ausgehen, dass sich jetzt jeder da irgendwie auf irgendwelche illegalen Streams begibt und dann mal nach UFC sucht. Also wir brauchen schon irgendwas. Ja, und es reicht anscheinend ja auch nicht aus, dass es auf Bild.de dann läuft, ne? Das reicht ja anscheinend nicht. Nee, weil die Präsentation der Veranstaltung auch äußerst fragwürdig ist. Ja. Heute Nacht wieder die Käfigkämpfer aus Dublin. Ja, da schäme ich mich schon, wenn ich diesen Link irgendwo auf Facebook poste und meiner Facebook-Timeline mit. Ganz ehrlich, egal welchen Link du von Bild.de postest, dafür musst du dich immer schämen. Es ist egal, ob es jetzt das schönste Dekolleté ist, wie heute angepriesen worden ist. Oder MMA-Kämpfer oder der Papst. Immer peinlich. Ja, da gebe ich natürlich recht. Touché. Ja. Aber wir waren in Dublin. Lass uns mal darüber sprechen, wie das so für euch dieses Wochenende verlief. Genau. Also in erster Linie war es schon mal großartig. Das Wichtigste vorab, am Dubliner Flughafen hat Pia das Beste gefunden, was ein Flughafen zu bieten hat. Ja. Weil Dublin ist eine Mischung aus London und Amsterdam. Die sind hip und trotzdem entspannt. Die hatten doch tatsächlich ein Glätteisen am Flughafen. Ist das nicht cool? Das ist cool. Ich finde, das ist was Besonderes. Das habe ich sonst noch nie gesehen. Das war, wenn wir von Dublin bisher erzählt haben, war das immer ich total begeistert. Hast von du diesen ganzen. Getwittert? Ja, bestimmt. Dann habe ich es klar mitbekommen, sein, weil ich habe sowas irgendwo schon mal gehört und es ist wahrscheinlich dann irgendwie hast du das vertwittert. Ja, und ich habe das getwittert. Aber das war halt, es lief immer so ab. Ich war halt schwer begeistert von, also erstmal von den Menschen dort und dann natürlich von der ganzen Veranstaltung um die UFC herum. Und Piat hat von diesem Glätteisen erzählt. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Aber also die Menschen, das ist echt cool, die haben halt noch Bock auf Touristen. Wenn man so an andere Großstädte denkt, dann ist das halt so, oh Gott, schon wieder Touristen. Und die haben halt echt Bock, du wirst angesprochen, die wollen mit dir reden, also klar Smalltalk, aber das ist halt einfach nett, ne? Also die binden dich in Gespräche ein, ohne aufdringlich zu sein und die finden Touristen jetzt nicht lästig. Und das war total schön und das hat sich so komplett rund um den Kampf eigentlich abgezeichnet. Und die haben auch zum Beispiel Werbung gehabt, ne? Also in Berlin war ja keine Werbung irgendwo. Stefan war immer total froh, wenn er irgendwo Werbung gesehen hat. Wobei wir da auch nur eigentlich zwei Plakate gesehen haben und die hingen dann in so Ticketschaltern. Also es war jetzt auch nicht so, dass sie das irgendwie groß da plakatiert hätten oder so. War nicht noch an der Halle selber war doch auch noch diese große... Genau, an der Halle selber hing dann natürlich wieder ein großer Aushang. Also in Berlin hat man ja echt überhaupt gar nichts gesehen. Und da hast du dann zumindest... Das Witzige war halt, dass wir es halt sofort gefunden haben. Während wir schon auf dem Weg zu unserem Hotel waren, haben wir halt das erste Plakat schon gesehen. Und dann kamen dir auch schon die ersten Leute mit Tap-Out-T-Shirts und so entgegen. Von daher... Man hat schon so mitbekommen, okay, hier passiert tatsächlich die UFC demnächst. Was ja in Berlin komplett anders war. Ja, absolut. Wir standen ja quasi davor und es war noch so diese Stille, wo man denkt, okay, jetzt gleich kommt so ein Strohballen an uns vorbeigerollt. Ja, so kann man das beschreiben, das stimmt. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, für alle, die nicht in Berlin dabei waren. Es war eigentlich ich gehe nicht davon aus, dass die ganze Stadt zugepflastert ist mit UFC-Plakaten, aber ich war einen ganzen Freitag, einen ganzen Samstag und eigentlich auch noch einen halben Sonntag in Berlin unterwegs und ich habe nirgendwo irgendwie was von der UFC wahrgenommen. Also ich habe die dürfen ja auch gar nicht dann werben, ne? Also ja, aber andere, soweit ich das verstanden habe, andere Promotions, irgendeine deutsche Promotion hat doch auch geworben da. Ja, genau, das ist nämlich das Witzige, dieses Wheel of MMA, das siehst du halt. Stimmt, ja. Ich habe von der UFC gab es tatsächlich ein Plakat und zwar an der O2 World. Da ist ja auch so ein großer Aufhänger, wo die Plakate sich so durchdrehen. Und da habe ich dann nachts, als wir raus sind aus der Halle, da habe ich dann tatsächlich ein Plakat da hängen sehen. Und ansonsten überhaupt nichts. Das stimmt. Das war wahrscheinlich von so einem Schwarzmarkt-Ticketverkäufer, der hat dann das Plakat Nein, das war ja schon offiziell. Das ist so ein großes Ding gewesen, was du halt gesehen hast, wenn du mit den Autos schon dran vorbeigefahren bist. Auf der anderen Seite war dann im Übrigen das von der WWE, die ja, glaube ich, dann das Wochenende darauf in der O2 World war. Stimmt irgendwie da, genau, um diesen Zeitpunkt rum. Ja, das stimmt. Ja. Gab's auch, also wir schaffen das nicht durchgängig von Dublin zu erzählen, aber ich komme nochmal darauf zurück. Also beim Wiegen zum Beispiel. Fand ich immer mega beeindruckend. Stopp, da muss ich gleich zwischenfragen. Beim Wiegen war es ja so, dass ihr Tickets kaufen musstet, richtig? Richtig. Wie war das problemlos möglich oder war da ein Riesenandrang oder wie muss man also, sich das vorstellen? Also ich kann's dir nicht mehr genau sagen, weil der Punkt war folgender. Mitten in der Nacht. Ja, ich habe mitten in der Nacht, ich glaube, eine E-Mail von Ticketmaster bekommen oder so etwas und ich war bei einem Kumpel und ich war auch schon schwer betrunken und habe nur noch gesehen, jetzt Tickets für Vegan oder Wayans halt sicher, ne? Da warst du aber noch in Deutschland. Ja, ja. Okay. Ja, also Mittwoch davor. Nee, das müsste sogar noch einen Augenblick früher gewesen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war es vorher. Und ich habe das so mehr oder weniger mitten in der Nacht gemacht. Ich war froh, dass mein Telefon noch alle Passwörter und so gespeichert hat. Und es war aber man musste über denselben Weg gehen, wie man sich dann tatsächlich die UFC-Tickets halt gesichert, also die für den Samstagabend die Tickets gesichert hat. Genau über denselben Weg musste man gehen. Und man hat dann auch entsprechend ein PDF halt zugeschickt bekommen mit dem Code drin, mit dem Barcode drin. Und das war der eigentliche Weg. Also wir konnten uns nicht vorher da irgendwo anstellen und wir haben auch gesehen, wie Leute wieder zurückgeschickt worden sind. Aha, okay. Also es war ausverkauft, definitiv. Der witzige Punkt an der Stelle war, die Halle hatten sie fürs Wiegen, hatten sie die nochmal ein bisschen verkleinert. Also die hatten die Halle dann fürs Wiegen nicht ausverkauft. Habe ich gesehen, ja, das halt praktisch nur so, also die Halle war ja auch nicht komplett so rund, wie man das sonst kennt von der Halle, sondern es gab halt eine etwas flachere Seite, Seite. Quasi nur eine halbe Halle, immer. Genau, richtig. Also maximal eine halbe. Genau. So, und dann haben sie halt die Viertel, die ganz außen waren, haben sie halt dann abgedichtet, da gab es halt keine Plätze. Okay. Aber die restlichen Plätze waren, ich weiß nicht, ob ausverkauft, aber auf jeden Fall extrem gut besucht. Das muss man schon sagen. Das hat man auch so gesehen, ja. Ja, ich glaube auch. Wir waren ja ganz oben im Rang. Genau, wir waren direkt geradeaus vor der Bühne, aber relativ weit oben. Aber man konnte dennoch gut sehen. Ja. Bitte? Man konnte dennoch gut sehen. Ja, absolut. Also die Halle ist halt nicht so groß. Ne? Ich meine... ist nicht so groß wie die O2, oder? Nee, genau. Okay. Ja, aber wir konnten jetzt nicht so gut sehen wie beim Wiegen in Berlin. Ja, gut, das war ja auch mehr in einer Art, wie soll man das eigentlich nennen? Also wir bilden einen Gruppenkreis. Also, ja, das in die Mitte. Das war so ein Foyer, also man muss sich das ja fast vorstellen wie so ein Foyer in einem Hotel. Ne? Und ja, dann genau. Bitte, genau, wie so eine Hotelrezeption war das. Ja. Und im kleinen Hotel, muss man dazu sagen. Ja, ich muss ja echt sagen. Und es war auch so, wenn man sich umgeguckt Warum hat... Warum da in dieser O2-World? Was hast du jetzt gesagt? Wenn man sich umgeguckt hat in Berlin beim Wiegen, hat man irgendwo immer jemand Prominentes in Anführungsstrichen gesehen, weil einfach nicht viel mehr Leute da waren, außer so wie GSP, Alexander Gustafsson, ja, Skitsch. Ja. Oder so. Ja, das stimmt. Ja, und dann wir drei, ne? Ich meine, du saßt ja noch weiter vorne als ihr. Ich saß in der ersten Reihe und kam mir da ein bisschen blöd vor zuerst. So, weil, aber ich habe mir dann gedacht, nö, wer weiß, wie gesagt, wann hast du wieder die Möglichkeit, alles mitnehmen, setz dich wie so ein Trottel in die erste Reihe. Ja, bevor sie frei ist, ist ja blöd. Ja, eben. Und da habe ich mich zwischen zwei Polen gesetzt und das war auch schön. Genau, und die Fotos sind da bestimmt Hammer geworden von davor. Die Fotos sind toll, ja. Ja. So, und für mich war es schon das Schärfste dann bei in Dublin, rein in die Halle und du kriegst in der Halle, das hat direkt so ein Kneipenflair da. Ja, das ist schon in der O2. Ja, ja, genau. Du kommst ja da rein und die haben gedämpftes Licht, als wäre halt mitten in der Nacht. Und es war 4 Uhr. Okay, und da ist aber auch immer schon fast dunkel. Das stimmt sogar. So, für mich der spannendste Aspekt an der ganzen Wiegengeschichte war, es waren so viele Familien dabei, das war, also direkt vor uns eine vierköpfige Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Genau. Und Mädchen dann, und Junge. Genau, Mädchen, Junge. Und wie die abgegangen sind, wenn da die Iren auf die Waage geklettert sind, das war so großartig. Die Mutter am lautesten, muss man dazu sagen. Genau, die Mama, wie die abgedreht ist. Die Kinder waren froh, dass sie da die irischen Flaggen schwenken konnten. Und die Mama, die ist so durchgedreht. Aber es war Kinder so herrlich. Aber die Kinder wussten auch, für wen die ausrasten mussten. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Kinder einfach nur mitgeschleppt worden. Die fanden das mega geil. Also überhaupt nicht vorstellbar, dass du hier deinen 7-jährigen Sohn mitnimmst und dir dann bitte auch noch eine Flagge hisst für einen Kämpfer. Das kann ich mir vorstellen. War so fremd. Das ist sowieso und sehr beeindruckend. Ja, das kam mir auch so vor. Alles, was ich so an Footage von diversen UFC-Journalisten da so mitbekommen habe, MMA, Media und so weiter und so fort. Das war wirklich, also eine Stadt ist völlig im UFC-Fieber. So kam mir das rüber. Also wirklich eine ganze Stadt ist im absoluten UFC-Fieber. Und wie du es halt sagst, von der Mutter bis zur Oma, bis zur jungen Tochter und so, es waren alle im UFC-Fieber. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Es war, als wir in der Stadt waren, war es tatsächlich nicht so, dass du die ganze Zeit die UFC irgendwie aufgedrückt bekommen hast. Vorher, aber nach dem Kampf, wo wir gleich dann noch zukommen. Ja, schon. Genau. Also wann sind wir da angekommen? Donnerstags? Ja, also wir sind ja schon einen Tag, zwei Tage vorher, glaube ich, da hochgeflogen. Und du hast halt vorher die ganze Zeit, du hast schon immer mitbekommen, irgendwie die Iren haben Bock auf einen guten Kampf. Da sind die total aufgeschlossen. Wir haben zum Beispiel direkt am ersten Abend in der Kneipe, Live-Musik ist total wichtig. Und im Fernsehen läuft halt nicht wie bei uns Fußball, sondern da läuft Wrestling im Fernsehen. Ich war begeistert. Oder? Ja, da läuft die WWE. Ja. Ah, okay. Absolut, da läuft WWE Raw. Das war echt lustig. Ja. Das ist merkwürdig, vor allem, wenn man so als Deutscher sich das vorstellt, dass in irgendwelchen Bars die WWE übertragen wird. Ja, absolut. Und das war, auf dem Hotelzimmer hatten wir dann auch hier Sky halt. Und da lief regelmäßig dann, zwar nicht auf, die haben, glaube ich, 3 Sky-Sender waren das, oder 3 Sky-Sportsender. Und auf dem ersten lief dann immer irgendeinen wichtigen Fußball. Auf dem zweiten lief dann Gaelic Sports. Und auf dem dritten lief typischerweise Wrestling. Irgendwie was Aktuelles oder halt irgendwie Oldschool-Wrestling. Das war allgegenwärtig, dass es da irgendwie ums Kämpfen ging. Und die sind halt schon ein bisschen herber, wenn man sich das Bier anguckt, kann man das irgendwie verstehen. Ja. Oder auch wenn du dir die irische Historie anguckst, die haben halt, ich glaube, die brauchen das einfach. Kämpfen liegt in deren Natur. Und hochinteressant, aber trotzdem alle super freundlich, super aufgeschlossen. Die haben uns da mit einer Herzlichkeit begrüßt. Wenn du sagst, dass du Deutscher warst, dann haben die immer auch eine Geschichte erzählt, wie die halt Connections nach Deutschland haben. Großartig. Also Dublin ist... Deutschland so nie vorstellen könnte, praktisch. Ne, absolut. Ja. Und Dublin ist automatisch auf meine Platz 1 meiner liebsten Städte gerutscht. Das war so beeindruckend, also was die Stadt zu bieten hat an Informationen, an Architektur, an Historie und dazu halt diese super aufgeschlossenen Menschen, echt irre stark. So, und dann das Wiegen war ja schon ganz große Klasse. Also die waren beim Wiegen lauter als in Berlin beim Main Camp. Also wirklich, die sind so abgegangen. Ja, aber trotzdem war ich da schon vollkommen geflasht, weil ich dachte, wenn das beim Wiegen so ist, wie wird's dann morgen? Ich pack mal lieber Europax ein. Wie waren denn eure Erwartungen? Also ich meine, es war ja schon klar, dass da die Bude brennen wird im Vorfeld. War euch das, denke ich mal, auch schon klar? War das dann schon beim Wiegen, hat das schon alles übertroffen oder? Ja, absolut. Also klar waren wir schon irgendwie darauf vorbereitet, dass das da ein bisschen lauter sein wird als in Berlin. Aber unsere Erwartungen sind da sowas von übertroffen worden. Also allein, das Wiegen war eine größere Veranstaltung als halt in Berlin der ganze Kampfabend. Mhm. So kam es auch rüber. Wie ist das von der Personenanzahl? Beim Wiegen waren dann irgendwie so 2.000, 3.000 Leute? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie und so etwas. In Berlin waren 8? Beim Abend waren, also offiziell wurden, glaube ich, mal 8.000 angegeben, oder? Meine ich. Ja, ich meine auch, genau. So, und aber die, also auch wenn die Anzahl der Menschen ja kleiner war, die Halle war ja proportional mehr gefüllt, als in Berlin es der Fall war. Aber und den Lärm, den die gemacht haben, den hätten die 8.000 in Berlin halt nicht hingekriegt. Ja, eben. Ja, wenn, dann hätten halt alle 8.000 schreien müssen. Genau. Und das wäre halt hier nicht passiert. Und da war das halt von vornherein. Der erste Kämpfer, der auf die Waage geklettert ist, war, glaube ich, ein Ire. Und die Halle hat direkt Feuer gefangen. Paddy Houlihan war das. Ja, genau. Ja. Und wir haben gerade das erste Bierchen getrunken, so, ne? Und dann kommt der erste Ire, und ich wusste noch nicht, dass es ein Ire war, aber nachdem ich halt gesehen habe, wie die Familie ausgerastet ist vor uns, war klar, okay, ist also ein Ire. Und ging dann so weiter, bis halt dann zur Maincard und dieses bevor du da ankommst, ich finde immer so nett, was die über ihre Unterhosen aussagen können. Ne? Also der eine oder andere hatte dann eben eine Unterhose in irischen Farben an. Und dann gibt es ja immer die Spezialisten, wo man sich denkt, ey, du weißt doch, dass du dich gleich ausziehen musst. Kannst du nicht drauf achten? Aber also wenn die dann so eine Unterhose anhatten oder einen Slipper, ne? Das haben die Iren eben auch als positiv gewertet, auch wenn es kein Ire war. Ja, ich glaube, Ian McCall war es, richtig. Das fanden die super. Die finden auch super, wenn man die Flagge hisst. Die finden super, wenn man so eine irische Jacke trägt. Das finden die alles geil. Pierre spricht da was ganz Interessantes an, diese Unterhosenthematik. ich habe mich bei Conor McGregor so kurz mal gefragt, ob der eigentlich noch alle Latten am Zaun hat. Wieso, weil er die CR7-Hose trägt? Nee, unabhängig jetzt, dass es CR7 war, aber dieser Schlüpfer, den er anhatte, der war so unvorteilhaft. Ja, Aber das ist doch, der Typ an sich ist doch eine Maschine, der kann doch da auch nackt rumlaufen, oder nicht? Ja, aber das ist... Also Pia, da möchte ich mal bitte jetzt auf deine... Ich brauche das Bild dafür. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so parat. Stefan, suchst du mal das Bild raus, schreibst mal einfach CR7 Conor McGregor in dein Internet. Ja. In dein Internet rein. Ja, da schreibst du das rein und dann müsste das da eigentlich auftauchen. Weil da habe ich wirklich so gedacht, Alter, das kannst du nicht so machen. Gib dem Jungen mal was zum Anziehen, habe ich mir gedacht. Also das fand ich... Ich finde... ja sehr cool, wie er sonst immer so rumläuft. Also das passt ja völlig zu ihm, dieser Dandy Look, nenne ich es jetzt einfach mal. Das passt ja vollkommen zu ihm. Aber dieser Schlüpper. Also, hast du was gefunden? Ja, ich meine, der sieht halt jetzt besonders auf dem Bild einfach aus wie so ein Trottel. Wie so ein Hühnchen, weil der halt so mega dürr ist, ne? Also unterm Strich ist der zwar sehr muskulös und sieht trotzdem noch dürr aus. Je nachdem, wie der die Arme hält, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, das war so scheißegal, was er anhatte. In dem Moment, wo der da stand und dann auch noch mit seinem, I cut his head clean off. Stimmt, das clean off! Da war einfach, der hätte auch nackt da stehen können. Das wäre den vollkommen wurscht gewesen. Also der, ja. Also er war zweifelsohne, stand das für euch, denke ich mal, schon fest, beim Wiegen, dass ihr unter Umständen am Samstag was erleben werdet, was man so als UFC-Fan wahrscheinlich nirgendwo anders so erleben kann. Ja, das stimmt. Wer weiß, ob man es überhaupt noch mal so erleben kann, irgendwann wieder, das ist ja die nächste Frage. Ja, genau, sehe ich genauso. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass es nur Show ist. Hatte ich echt. Also ich hatte. Würde es dich stören? Ja, ich hatte Angst, dass er verliert, ne? Ach so, meinst du das, dass sein Auftreten nur Show ist? Jetzt verstehe ich es, okay? Weil ich dachte jetzt gerade, du meinst, dass halt der Kampf, weil das hat ja Chris auch angesprochen in der Ausgabe nach Dublin, dass ihm das so ein bisschen merkwürdig vorkam. Und ich habe das auch mal im Internet gelesen, wie Diego Brandão da K.O. ging und so. Ich meiner Meinung nach habe ganz klar den Körpertreffer gesehen, der eben zu dieser späten Reaktion dann immer wieder führt. Und jetzt dachte ich gerade, Pia spricht auch nochmal da oder spielt auch nochmal darauf an, dass da unter Umständen was gedreht wurde, um Conor McGregor ja zu hypen oder ja. Nee, ich glaube, der hätte nicht, also der hätte das nicht mit sich machen lassen, da aufzugeben. Hofft man jedenfalls. Den, ja, man weiß es nicht, ne? Ja, aber ich dachte echt, der Fatzke, der hat sich ja dich aufgespielt im Vorhinein. Das war so ein richtig toller Gegner, um dem zu gönnen, zu verlieren, ne? Ja, es hat gut funktioniert, das stimmt, ja. Ja. Ah. Der war unfassbar. Und das Allerschönste war eigentlich, dass das ja so eine richtig super Geschichte ergeben hat letztendlich. Das ist ja alles super chronologisch und das ist ja, das hat sich immer gesteigert. Also wie das schon am Anfang da mit dem ersten Iren, der da beim Wiegen auf die Waage geklettert ist und die Halle dreht durch, das ist ja von da an nur noch geiler geworden. Das ist jedes Mal, wenn ein weiterer Ire wieder oder einer, der halt irgendwie den Iren nahe steht, sag ich jetzt mal, irgendwie auf die Waage geklettert ist, ist das nur noch geiler geworden. Und das hat dann am Samstag, hat das einfach nahtlos angeknüpft. Das ist, ja. Kurze Frage, habt ihr in Dublin oder beim Wiegen oder vielleicht auch beim Event selber Deutsche auch getroffen oder wart ihr so? Beim Event oder beim Wiegen selber nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Es würde mich nicht wundern, wenn wir nicht die einzigen gewesen wären. Nee, klar, wären bestimmt, aber es war jetzt nicht so, dass ihr da Leute gesehen habt oder. War auch kein deutscher Blog da oder so etwas. Okay, ja, nee, wir haben mehr Iren getroffen. Ja. Also jetzt auch nicht. Überraschung. Ja, komisch, ne? Nee, aber es könnte ja sein, dass er, was weiß ich, Schweden oder sonst irgendwie, die Schweden nicht, weil die haben es ja gleich in Stockholm, aber das. Aber Schweden waren, denke ich mal, auch viele da, oder? Das ist ja, klar. Also die UFC, die bringt da ja die Nationen zusammen, also das schon, ne? Ja. Und du hast aber auch die ins Gespräch gekommen sind wir eigentlich nur mit Iren. Man hat auch im Publikum die eine oder andere Flagge gesehen, die nicht irisch war. Das auf jeden Fall. Und links und rechts neben uns haben halt dann Engländer gesessen. Ne? Aber die... Alles dasselbe. Tja, die kommen alle von der Insel da oben. So, und... aber wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Die Atmosphäre, die ist halt echt nur noch geiler geworden. Richtig schön war das dann, wir sind dann vom Biegen raus und ich war schon komplett gehypt und wir sind dann wieder raus in geiles Wetter, die Sonne schien dann. Wir sind, glaube ich, morgens sogar rein, es hat noch geregnet, ne? Es hat nee, richtig... Nachmittag, nach dem, wohlgemerkt, nachdem wir in der Guinness-Brauerei waren. Nee, das war ja dann samstags, aber freitags hat es, glaube ich, vormittags geregnet und wir sind dann raus nach dem Wiegen und waren schon total geflasht von dem Event, zurück in die Innenstadt und haben uns da dann nochmal ein bisschen begossen. Und es war schon so scharf, ich war richtig gehypt dann auf Samstag. Und so ging es mir übrigens, um das mal parallel so ein bisschen rüberzubringen, genauso, nach diesem Wiegen habe ich konnte es nicht mehr abwarten, bis es, also ja. Ich war ja nicht in Dublin, aber das war für mich das geilste Wiegen, das ich je gesehen habe, gefühlt. Ja. Wart ihr auch bei der Q&A noch da? Nee, wir haben ja in Berlin alles mitgemacht und ich habe hier eigentlich versprochen, dass wir diesmal mehr von der Stadt sehen als von der UFC. Das war in Berlin war das etwas anders. Das war meine nach Bedingung der Q&A in Berlin kann ich es nachvollziehen, warum ihr ja gegangen seid. So und genau, wir hatten ja richtig Spaß auch noch bei der Q&A und der Freitag in Berlin war ja für uns auch trotzdem schön und gut. Da gab es ja aber, das Hörertreffen, darf man ja nicht vergessen. Ja, genau. Also, eben. Allein dafür hat sich Berlin schon gelohnt. Es war eine hervorragende Nacht. Es war eine unfassbar lange Nacht vor allem. Ja, echt. Aber nach Berlin kommst du halt mal eben wieder. Ja. Und das war dann halt auch so der Grund für mich zu sagen, okay, wir fahren halt ein, zwei Monate nach dem letzten UFC-Event nochmal zu einem UFC-Event. Einfach, weil ich dachte, ja, besser kriege ich meinen Freund jetzt nicht in die nächste Stadt, die ich sehen will. Ne? Das stimmt. Aber und deswegen war halt die Bedingung, ich muss noch was anderes sehen. Ich muss noch mal dieses Hörertreffen kurz ansprechen. Es war ein völlig verrückter Abend. Also ganz oft muss ich daran denken, als wir in diesem Zimmer saßen und diese die Frau Blaue. Kommt die Künstlerin, ja. Wie hieß sie nochmal? Oh, keine Ahnung. Ich habe erst vor kurzem habe ich ihren Facebook-Kontakt gelöscht. Ich weiß noch, dass sie mir ihren Facebook-Kontakt irgendwie gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, ach, ich kommuniziere eh nicht miteinander, also kann ich sie auch da raus. und das war so, ich war relativ betrunken schon und es war hervorragend. Es war einfach nur, es war, also wirklich, das war für mich das Highlight, der ganzen UFC, obwohl ich Dana White da getroffen habe, obwohl ich da auch, aber dieses mit in Anführungsstrichen wild, oder was heißt in Anführungsstrichen, mit wildfremden Menschen sich da einfach mal zu treffen. Ja, eben, und genau, das wirklich, hätte ja auch völlig in die Hose gehen können. Ja, und einen wirklich tollen Abend zu erleben, hat mich nachträglich oder nachhaltig beeindruckt. So muss man ganz sagen. Ehrlich, was Pia und ich, wir haben uns so viele Gedanken vorher gemacht, ne? Und es hieß dann, ey, wenn... Ich war entspannt. Ja, ich dachte mir, wenn es scheiße ist, gehen wir halt. Ja, genau. Ich wusste ja, wer kommt, also du und der Patrick. Und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ey, pass auf, wenn das wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn das Vollpfosten sind, dann sind wir da halt ruckzuck wieder weg, ist ja in Ordnung. Ja. Dann war das nett, dass man sich da mal gesehen hat, aber dass das quasi so eskaliert ist, dass wir halt so steil gegangen sind und wir hatten ja echt, ich glaube, wir hätten auch noch weitergemacht, wenn wir nicht so abgeknickt wären irgendwann. Ich meine, das war ja auch 5 Uhr oder was? Es war so spät, dass wir über... So alt seid ihr jetzt auch wieder nicht. Pass mal auf, aber weißt du, an was ich erkannt habe, dass wir Hacke zu waren? Wir sind über diesen Oranienburger Platz gelaufen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptdrogenumschlagsplätze. Und da trifft sich wirklich das schlimmste Gesindel nachts in Berlin. Und gefühlt habe ich da überhaupt niemanden mehr gesehen. Und normal würde ich da niemals langlaufen mitten in der Nacht, glaube ich. Also, wie sieht's da gut? Das wäre mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Das Wichtigste war für mich vor allem, wir sind da angekommen, wir haben uns begrüßt, du hattest ja den Chris noch am Ohr, ja. Und da hatte ich schon direkt das Gefühl, das wird cool, das wird einfach cool. Ja, dann hast du ja so eine kleine Eingewöhnungsphase, so ein bisschen beschnuppern. Die Burger waren so geil. Ja, genau, der Laden war ja dann noch Hammer, auch wenn da erstmal so ein bisschen, ja. Okay, wo sitzen wir jetzt hier? Aber also das Treffen war echt, und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir auf jeden Fall auch wieder in Berlin dabei sein werden, wenn es dann wieder in Berlin ist. Das war für mich übrigens auch so, als ihr dann gesagt habt, hier, ich bin der Peter und ich bin die Pia, da habe ich mir auch, der Stefan, ja. ich bin die Pia, da habe ich mir auch so gedacht, ja Mensch, Glück gehabt. Weil ja, nee, es kann halt auch sein, dass da so völlige Freaks vor einem stehen. Hätte auch Wrestling-Fans sein können, ne? Am besten noch mit so einem Starschnitt Brock Lesnar T-Shirt oder so, ja, um zu zeigen, hier, wir sind aber auch Wrestling-Fans und MMA-Fans oder so, verfilzte Menschen mit abgenutzten und abgewetzten Kappen. Also das hätte alles sein können. Da hättest du das Ding ja durchgezogen. Ja, ich hätte es müssen. Ihr hättet umdrehen können und gehen können. Ich nicht. Na doch, also letztendlich. Das hätte ich, glaube ich, nicht gebracht. Ich glaube, ich hätte es nicht gebracht, weil ich diese Vorstellung, dass da jemand da hinkommt, also ist halt für mich einfach, das. Ich habe das auch im Freundeskreis danach ein paar Mal besprochen und habe gesagt, man muss sich das einfach mal vorstellen. In einer wildfremden Stadt treffe ich mich mit wildfremden Leuten und erlebe einen hervorragenden Abend, den man sonst eigentlich so nur mit guten Bekannten erlebt. Also ja, so in der Intensität und alles. Und habe gesagt, das ist einfach so unfassbar. Und also für mich ist das unfassbar. Und das ist für mich das Tollste an dieser Podcast-Geschichte, dass sowas möglich ist. Ja, das absolut. Ist für mich, und da zählt auch nicht, ob da 30 oder 300 Leute kommen, sondern dass überhaupt jemand kommt. Das ist einfach völlig abartig für mich. Aus meiner Sicht ist das völlig abartig. Und dann auch noch in so einer Nische MMA. Also brauchen wir uns ja, denke ich mal, nichts vormachen, aber wir leben da schon in einer sehr, sehr kleinen Bubble, was MMA angeht. Sprich, die anderen 5 Hörer, die haben viel verpasst. Ne? Die haben viel verpasst. Die hätten kommen müssen. Ich werde wahrscheinlich auch gleich nur noch halb so viele Downloadzahlen haben, weil ihr ja jetzt schon mitten in der Sendung seid. Also ihr müsst es ja nicht mehr runterladen. Ja, das ist. Ich kann leider zurzeit den Podcast nicht so regelmäßig hören. Stefan will sich ein Radio rausschlagen. Also bedauere ihn ruhig ein bisschen. Was will er sich? Ein Radio rausschlagen? Ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft und da ist noch kein vernünftiges Radio drin. Ah. Und ich habe es ja eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurückgehört. Ja, und gerade kann ich es nicht. Und dann musst du natürlich dir vielleicht mal ein Radio holen, mit dem ja, es möglich ist. Eben, aber ich will ja halt ein geiles Radio haben und dann muss die Frau erstmal zustimmen, dass ich so viel Geld investieren darf. Kommt mir das vor. Ja. Der Finanzminister. Das ist ja auch ein anderes Thema. Das müssen wir jetzt hier nicht so öffentlich bereitschlagen. Apropos Dublin. Genau. Ganz kurz, wenn wir schon hier so bei Honig sind und so. Also meine größte Befürchtung war, dass du vielleicht unsympathisch bist, weil wenn du mit irgendwelchen Leuten im Ausland telefonierst, zu später Stunde, dann habe ich immer diesen Fremdschämenfaktor. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, es könnte eventuell sein, dass der unsympathisch ist. Da hatte ich echt Angst vor. Und es ist auch so, aber ich habe mich einfach verstellt. Aber nur, wenn du mit dem Ausland telefonierst. Ja, das aber ich mein ansonsten warst du sehr sympathisch. Hört man nachher Yvonne Cutterfeld, Jojo Calderwood und Aisling Daly. Da bin ich auch richtig unhöflich. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Ja. Oh nee, da geht's nicht. Wir hatten da, glaube ich, alle gewisse Befürchtungen und ich glaube, jeder, also ich spreche jetzt einfach mal für den Patrick auch, jeder war zufrieden und jeder hat einen schönen Abend erlebt und ich denke mal, das wird schwierig, nächstes Jahr zu toppen sein, glaube ich. Das Schöne war ja eigentlich, dass wir nicht nur zufrieden waren, sondern dass es halt echt so viel geiler war, der Abend. Ja. Und auch der Patrick, der ist ja so ein cooler Hund. Es hat so einen Spaß gemacht mit, ich meine, vielleicht hat es auch dann dass wir nur so ein kleines Grüppchen waren. Das hatte dann eine bestimmte Dynamik gehabt. Das wirst du wahrscheinlich in einer größeren Gruppe in der Form nicht haben. Aber es hat halt an dem Abend hat es einfach zu 100% gepasst und es war einfach ein super Abend. Und die lustige Künstlerin. Ja. Ja, genau, aber so etwas, dass so eine Künstlerin kommst du dann ja dann auch nicht in so ein Gespräch, wenn du halt echt eine große Runde bist. Das kannst du dann halt auch nur machen, wenn du halt dann ein bisschen angeschäkert bist und dann halt nur 4 oder 5 Mann bist. Es hat alles gepasst und ich war ja früher vor 10 Jahren viel häufiger in Berlin und lustigerweise erlebe ich solche Geschichten nur in Berlin. Also, weißt du, so sag ich mal, absurde Nächte. Ja. Immer in Berlin. Also ich habe euch ja auch von dieser Peaches-Geschichte erzählt, glaube ich. Ja. Sowas erlebe ich immer nur in Berlin. Also ich erlebe jetzt abgedrehte Abende erlebe ich selten. Obwohl, es gab diese Sendung zu UFC 175, das war auch ein sehr abgedrehter Abend, fällt mir da gerade ein. Ja. Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Wir kommen wieder zurück zu Dublin. Ja. Und der wichtigste Einstiegspunkt für mich, wenn ich von UFC Dublin erzähle, ist immer, dass du sauer auf mich warst. Wir haben angefangen und ich musste erstmal böse auf meine Freundin werden. Weil wir sind dann da rein, ich habe dann erstmal Bierchen geholt. Wir kamen gerade aus der Guinness-Brauerei, zu meiner Verteidigung. Genau, wir hatten eh schon Guinness-Brauerei, das mal so als allgemeinen Touristentipp, plant da einen ganzen Tag ein. Die sagen zwar auf der Seite irgendwie 1,5 Stunden oder so, aber... Also wenn man dann noch den Tanzkurs mitmacht, um dann die irische Volkstänze zu können, was wir leider nicht konnten, weil wir ja zur UFC mussten. Warte mal. Fand ich sehr traurig. Also bestimmt 4 bis 5 Stunden. Locker ja. Kann man die da machen. Ich sollte mal nachfragen. Tanzkurs, habe ich richtig verstanden? Ja, du lernst halt da quasi einen dieser typischen Tänze. Also die haben da so eine riesige... Ist das so ein Tanz wie auf der Titanic? Bei dem Film Titanic gibt es doch dieses... Ja. Okay, ja. Alles klar, das ja. Finde ich ja cool. Nur halt in cool. Unterhaltsam. Also ohne Kate. Waren da auch so rothaarige, prallbrüstige... Ja, der nächste Fun Fact. Nee, schwule Tanzlehrer, aber sehr sexy. Auch niedlich. Aber nächster Fun Fact, echt irisch aussehende Iren gibt es in Dublin gar nicht. Nein! Oder wenig. Also das wär diese rothaarigen... Ja, echt rothaarig und Sommersprossen im Gesicht und sonst kalkig. Total wenig nur. Schön. Also hin und wieder fällt aber mir wieder eine auf. Echt, also um mal Werbung für die Männer zu machen, so viele Frauen mit unfassbar großen Brüsten. Also überdurchschnittlich groß. Die musst du Bier die ganze Zeit zurückhalten. und in, also Guinness-Brauerei kann man wirklich nur empfehlen, weil das ist wie so ein Abenteuerland für Erwachsene. Das ist wirklich interessant. Ich habe in meinem... Kopf abgespeichert, dass irische Frauen große Brüste haben und du bestätigst das jetzt. Und an was liegt das? Warum haben irische... Dagegen spricht jetzt leider Aisling Daly, aber es gibt... Gut, es ist eine Kämpferin, da ist es nochmal anders mit den Muskeln und Fett und alles, aber an was das liegt das? Das bestimmt an der Insel und ja. Der Tatsache, dass die Männer da noch rauer sind und die Frauen noch mehr Überzeugungskräfte haben müssen. Ah, das... Jetzt aber das ganz. Ist es nicht sogar wissenschaftlich bestätigt, dass die Mädels von der Insel da durchschnittlich am üppigsten bestückt sind? Ich meine, das gab es jetzt mal wieder auf dieser Wissenschaftsseite. Ich meine, das macht sie nicht direkt attraktiver, ne? Die tragen, was sie wollen, nicht was sie können. Also das so viele Mini-Röcke, wo ich dachte, das hat man ja bei Engländerinnen auch häufig. Ja, eben. Ja. Genau. Das also es ist so ein Klientel. Deswegen sagen wir auch, also. Ich habe das eben eingangs gesagt, aber Stefan ist da auch d'accord. Eine Mischung zwischen London in Sachen Coolness, halt Engländerinnen und Flair und Amsterdam, diese Ruhe zwischendurch, Kopfsteinpflaster, coole Leute. Ich will jetzt nicht sagen erlaubter Drogenkonsum, aber trinken ist halt, also Tempelbar ist halt echt. Wir sind halt alle angeschenkt. Ja, so ein bisschen trinken müssen die halt alle, glaube ich. Ja, ich glaube, die sind auch immer betrunken. Zumindest die. Feine die sind auch rum, glaube ich, wenn die nicht trinken. Genau, dann sind die nicht mehr auf Pegel, dann schaffen die das nicht. Und genau das war auch das Problem, warum Stefan sauer auf mich war. Ich musste das Ganze wieder mal wegbringen. So, und ich hole schon das nächste Bierchen. Und es ist. Moment, wo musst du das Bier hinbringen? Auf Toilette. Ach so, okay. Ich hab's jetzt weißt, das gute Guinness musste weg und ich habe halt Neues schon organisiert. Und auf jeden Fall, das dauert mal wieder, ich sage jetzt mal typisch Mädchen, ein bisschen länger. Und der erste Kampf fängt an. Und ich denke schon, verdammte Axt, da geht's doch gleich wieder los. Und auf einmal, also die ersten Leute kommen rein oder der erste Kämpfer kommt rein und die Leute, ne, typisch, ja, was ich vorhin sagte, die werden halt alle etwas lauter. Der Kampf beginnt und auf einmal, ich denke, ich höre nicht richtig. Du stehst halt da, die mehr oder weniger direkt unter der Tribüne, also da, wo die ganzen Shops sind, wo du halt dein Bier holst und der ganzen die Snacks und so weiter. Das ist halt direkt unter der Tribüne aufgebaut. Ah, okay, und du musst praktisch dann, also über dir drüber sitzen dann die Fans sozusagen. Genau, richtig. Du guckst quasi von unten auf diese Stufen, wo halt dann die Fans sitzen. Ja. Die Verkaufsräume sind in dem Winkel unter der Tribüne. Okay. So. Und die fangen auf einmal an zu trampeln. Und ich denke, was geht denn hier los? Die wollen die Halle abbrechen. Und ich stehe da und denke, ich will da jetzt dahin, ich will das gucken, ich will das dringend sehen, ich muss da rein. Und Pia kommt nicht. Und ich fange an, mein Bierchen zu trinken und sie kommt nicht. So lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ich wusste nicht, dass es schon anfängt. Deswegen war ich jetzt nicht man so eilig. Ja. Und Ja, ich, so Schatz, sie an die Hand genommen, hoch da oben zu den Rängen. Gezerrt. Und direkt auf einen der ersten freien Plätze, die wir da haben. Ich sag, Schatz, setz dich hin, sonst werden wir hier weggeholt. Das hört sie aber natürlich nicht. Und dann kommt schon der erste Ordner. Und also man muss dazu sagen, es war so laut, dass ich überlegt habe, mein Bier in die Luft zu schmeißen, um mir die Ohren zuzuhalten. So laut war es. Und das war der erste Kampf. Ja, da ist eigentlich noch nichts passiert gewesen. Ne? So, ich setze mich halt da irgendwo hin. Pia organisiert sich noch so ein bisschen, dann kommt schon der erste Ordner und fragt halt, wo denn unsere Tickets wären und dass das ja nicht unsere Plätze wären und dass wir woanders hin müssen. Ich sage, ich will doch, lass uns hier eben sitzen, wenn der Kampf vorbei ist, noch sitzt hier keiner, dann gehen wir schon dahin. Ja, okay, der hat uns dann da weggeschickt, dann haben wir uns halt während des Kampfes da durchgemogelt irgendwie. Aber allein schon diese Atmosphäre, das wie wir da unter den Stufen standen und die auf einmal da... Fast ein bisschen bedrohlich. Ja, ne? Also man hatte schon echt das Gefühl, die wollen echt die Halle hier abreißen. Das ist echt krass. Ja. Also ich kann es mir deswegen vorstellen, weil ich wirklich auch also ich kann mir natürlich jetzt kein Bild davon machen, klar, aber ich saß vorm Fernseher und hab diese Halle gehört und die Kommentatoren, dieses europäische Kommentatorenteam hat ja eine sehr, sehr ruhige Art zu kommentieren. Und du hast gemerkt, wie die schon beim ersten Kampf eigentlich überhaupt nicht mehr normal reden konnten, weil man hätte sie halt einfach nicht verstanden und man hat sie auch teilweise nicht verstanden. Das war das Lustige. Und auf Twitter habe ich das Ganze nebenbei mitverfolgt und ein Typ, den ich in Berlin kennengelernt habe, der auch bei diesem Event dann als Medienvertreter direkt am Oktagon saß, schrieb dann zu mir so, ich habe seit dem ersten Kampf ein Fiepen auf dem linken Ohr. Und ich höre wirklich nichts mehr auf dem linken Ohr. Und ich dachte, der verarscht mich. Und dasselbe erzählte dann ja auch Ariel Helwani in seiner MMA-Hour am Montag oder am Dienstag. Ja. Ich weiß gar nicht, wann er die dann aufgenommen hat. Aber egal, auch der hat das erzählt. Und interessanterweise habe ich das bei noch jemandem auf Twitter gelesen. Und dann konnte ich mir, also durch diese Twitter-Kommentare erstmal so ungefähr vorstellen, wie laut das sein muss, weil das, also kann man sich schon vorstellen, wenn einem wirklich da das halbe Trommelfell wegfliegt beim ersten Kampf. Ja, absolut. Das ist schon eine Aussage gewesen. Absolut. Und wie gesagt, das Geilste war, es ist ja nur noch abgedrehter geworden. Vor allem, wir hatten ja echt das Glück, dass für das irische Publikum war es ja ein perfekter Abend. Alle Iren oder alle, die halt irgendwie in Irland trainieren oder was, alle, die quasi die Fanfavoriten waren, haben gewonnen. Und genauso ist das dann auch im Publikum immer weitergegangen. Und in den Kampfpausen, wenn dann da irgendwie Pausenmusik gespielt worden ist, wie das Publikum sich da selber gefeiert hat und was sie alles an Gesängen ausgepackt haben, das war so beeindruckend. Und irgendwie, ich hab mir so ein paar Notizen gemacht, weil ich dachte, das vergesse ich eh alles wieder. Ich sehe jetzt gerade hier so, nach Kampf 4 hat es schon so in dieser Halle nach Bier und Kneipe gerochen. Also das hatte einfach einen absolut hammergeilen Flair. Da muss ich noch mal was nachfragen, denn am Fernsehen kam es mir so rüber, als ob dann nach diesem Ian McCall-Kampf, war das der Kampf? Ja. Nee, das war der drittletzte Kampf, so ein kleiner Bruch drinne war in der Stimmung. Ja. Also die Stimmung war für mich auf dem Siedepunkt, als Cathal Pendred gegen Mike King gekämpft hat und mit diesem großartigen Comeback in der zweiten Runde. Ich glaube, das war der letzte Kampf von den Prelims. Das war der, ja, Kampf Nummer 4 habe ich mir notiert. Aber ja, also das, oder, ja, das auch, war schon echt irre stark. Auf genau, jeden und Fall. Da dachte ich mir, das war der Höhepunkt. Und danach hatte ich das Gefühl, als ob dann das Publikum mehr oder weniger so in Wartehaltung gegangen ist, wegen dem Conor McGregor-Kampf. Also es hat sich dann nicht mehr so... Der war zu langweilig. Das Problem war, meiner Meinung nach gab es zwei Probleme. Und zwar der Kampf davor war Latifi Dempsey, wo überhaupt keiner dabei war, der irgendwie vom Publikum, das hat das Publikum überhaupt null interessiert. Mhm. Und da sind die eh schon ein bisschen ruhiger geworden. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass alle auf Pickett und McCall gewartet haben. Aber dann hat der Kampf halt überhaupt nicht das gebracht, was man sich irgendwie so erwartet oder erhofft hatte. Es war ein langweiliger Kampf, genau. Ja, leider ja. Und für mich war es eigentlich ganz witzig. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt kam dann jemand, der hatte irgendwie seine Karte verloren, der eigentlich unten am Oktagon gesessen hat. Die haben sie dann hoch zu mir geschickt. Und von da an habe ich mich mit ihm so ein bisschen unterhalten. Und der kam während dieses Kampfes kam der quasi zu mir. Und deswegen war ich eh nicht so fokussiert auf den Kampf, obwohl ich eigentlich war das so, der abgesehen vom Main Event, der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Mhm. Und ja, aber du hast absolut recht, dass, da ist es zumindest ruhiger geworden. Aber mir ist das genau gleich passiert. Ich habe mich dann mit dem Iren zur Rechten unterhalten, der im Übrigen auch lustigerweise MMA-Trainer war und so. Also, auch, ja, verrückt, dass die das da, dass das irgendwie was Normales ist, dass man ja, da das ist bei denen genau fast so ist wie, ich vielleicht jetzt nicht wie Fußball bei uns, aber so vielleicht wie Boxen oder Karate oder Judo oder so. Ja, so ja, ja, ja, das, also den Eindruck hatte ich auch. Und vorher haben wir uns auch schon zwischendurch unterhalten, aber da hatten wir nie die Zeit, ein Gespräch aufzubauen, weil dann immer irgendwas war, weswegen wir zwischendurch jubeln mussten. Und dann haben wir auch danach festgestellt, boah, wir haben den ganzen Kampf verpasst einfach. Aber hey, der war halt lahm. Also im Vergleich zu dem, was da vorher passiert ist, hat er einen nicht wieder so ja einfangen können. Einfach nicht so in den Bann gezogen. Ja, die Stimmung. Ja, genau. Ja, genau. Aber ja. Der war wahrscheinlich gut, also relativ gut, aber der hat nicht noch was obendrauf gesetzt. Und im Vergleich zu dem, was vorher war, und in dem Vergleich, man muss ja auch immer überlegen, auch die Zuschauer haben ja einen Adrenalinausstoß. Und wenn das dann abflacht, die dann wieder zu motivieren, wieder voll auszurasten, wird ja auch irgendwie immer schwieriger, wenn das einmal auf dem Nullpunkt war. Und ja, vor das allem nach diesem Patrick King-Ding. Ja, absolut. Ja. Das war das, wo der Ire da eigentlich schon eigentlich verloren hatte. Und der das nochmal gewendet hat. Ja. Ja. Ja. Das war also am Fernsehen auch also ich bin normalerweise wirklich jemand, der sich dann so auf dem Sofa lümmelt und sich das anguckt und nebenbei gucke ich ein bisschen auf Twitter rum oder so. Und das war wirklich so ein Event, wo ich mehrfach aufgestanden bin und dann so vorm Fernseher stand und wirklich diese Bilder, die man vielleicht sonst nur so aus Werbung kennt oder so, dass man wirklich vorm Fernseher steht und mitfiebert. Nee, ich muss direkt an Stefan denken, wenn er so ganz heiße Sachen guckt, also so ganz spannende Sachen, dann passiert ihm das auch regelmäßig. Ja, das sagt ja was aus. Also wenn die Emotionen so, sag ich mal, überschwappen, dass sie bis zu mir nach Hause reichen, das war ja, mich schon beeindruckend, ja, ja. Ich habe mir aber gerade, ich hatte gesagt, ich habe mir Notizen gemacht. Ja. Und bei dem Pickett-McCall-Kampf habe ich zum Beispiel mir aufgeschrieben, dass da die Welle durchgeschwappt ist. Und zwar 5 Minuten lang. Und von daher, das ist natürlich dann auch etwas, was du in der Form nicht als Stimmung über die Mikrofone wahrnimmst. Ja. Aber in der Halle war dann schon was los. Das ist natürlich auch meiner Meinung nach, wenn da die Welle durchschwappt, ist das dann schon ein Zeichen dafür, dass das Publikum lieber gerade mit sich selber quasi spielt. Was aber okay ist. Also ja, es wird halt nicht ruhig. Ja, ja, genau. Ja. Nee, also das wie war es denn dann, als dann Gunnar Nelson kam? Weil Gunnar Nelson ist ja schon so ein adoptierter Dublin-Boy, möchte ich mal so sagen. Trainiert ja auch bei SBG und so. Ja. Und ist jetzt mit Sicherheit ja definitiv kein Ire, aber er wird von den Iren, glaube ich, sehr gemocht. Ist dann die Stimmung wieder nach oben gegangen? Weil der Kampf absolut. Ja zunächst auch, sag ich mal, ein bisschen öde begonnen hat. Also der Gunnar Nelson hat auf jeden Fall schon beim Wiegen hat er schon echt ordentlich Applaus gekriegt, das absolut. Und wie dann die Halle "There's only one Gunnar Nelson" gesungen hat, also das war schon eine ganz eigene Stimmung dann, extra quasi nur für ihn, ne? Diesen gefühlskalten Typen. Aber nichtsdestotrotz die Stimmung, also wir hatten in der Halle hatten wir nicht das Gefühl, dass da Flaute herrscht oder so, sondern es war immer laut und immer was los. Und ich hatte, ihr hattet ja nachher euch auch darüber unterhalten und das im Podcast erzählt. Und ich glaube, ich hatte euch ja sogar angeschrieben, dass wir das überhaupt gar nicht so im Gefühl hatten, dass da die Stimmung so abgebrochen ist. Ja, das ist schon ein bisschen ruhiger geworden, aber es ist nicht so, dass da irgendwie, dass das komplett kollabiert wäre oder so. Ich kann nicht 2 Stunden still sitzen, ich bin mal ganz kurz wieder. Ja, ich kann ja weiter erzählen. Auf jeden Fall, zu dem Kampf ist es wieder sehr, sehr laut geworden, absolut. Und wie gesagt, der ist gefeiert worden, als wäre das da einer der Hometown Boys. Ja, was man ja eigentlich auch so sagen kann, dass es einer der Hometown Boys ist. Ja, klar. Also was die Jungs so um uns herum erzählt haben, dass er halt eigentlich ein Kind der Stadt wäre, weil der ja die ganze Zeit da zu sehen wäre und dass der ein oder andere hat erzählt, wie er schon mit ihm da in der Kneipe war oder irgend so ein Spaß, ne? Ich meine, ja, das ist natürlich der Vorteil an so einer relativ kleinen Stadt, dass man sich da halt auch, dass man sich halt auch trifft. Also ja, so würde ich es mal sagen. Also man läuft sich halt auch mal über den Weg, man ist mal im selben Pub und die Jungs wirken halt alle auch als wären es ganz normale Typen. Also das sind halt keine Anderson Silvers, GSPs oder John Joneses, sondern das sind halt Connors, Gunners und Paddies. So, also weißt du, einfach ganz normale Typen. Ja, das schon. Aber nichtsdestotrotz, also gerade der der Conor McGregor, der ist schon da sehr, ja, ich hätte fast gesagt, gottgleich verehrt worden. Echt? Aber das ist natürlich Quatsch. Aber der hatte schon ein ganz eigenes Standing. Also es waren alle Kämpfer und dann war noch Conor McGregor, der stand über alle. Kannst du das mit irgendwas hier in Deutschland vergleichen? Also ich sage jetzt mal, ist das jetzt so auf so einem Bastian Schweinsteiger Level an Fame oder eher so Graziano Rocchigiani? Ich das kann ich ja nicht sagen, weil die wir waren ja nur diese eine Woche, sage ich jetzt mal, da. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wie das der Average Joe da in Dublin sieht, ob der das alles feiert oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen, absolut nicht. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch mit dem Taxi, mit dem wir nach Hause gefahren sind, der Taxifahrer hat uns zum Beispiel dann auf den Kampf und auf Conor McGregor angesprochen. Also von daher, das hat schon alles irgendwie, es passte schon alles. In sich zusammen, wie ich das vorhin schon sagte, du hast irgendwie das Gefühl, UFC ist halt da und alle wissen es auch. Was hast ja cool ist. Hast du gesagt, dass wir ständig auf die T-Shirts angesprochen worden sind? Wie? Hast du die T-Shirt-Geschichte schon? Nee, noch nicht. Nee, soweit bin ich noch nicht. Was hattet ihr denn für T-Shirts? Nee, die T-Shirt-Geschichte kommt ja am Schluss jetzt. Wir sind ja quasi, ein Kampf fehlt ja noch. Der wichtigste, ja. Richtig. Und ganz ehrlich, das war das Schärfste, was ich bisher je erlebt habe, wie da die Halle reagiert hat, obwohl ich ja schon am Anfang gesagt habe, dass man das Gefühl hatte, dass sie da die Halle abbrechen wollen. Und das hat, das war schon irgendwo zwischendurch, hatten sie mal die gezeigt, wie die Kämpfer in die Halle gekommen sind. Also hier dieser nicht der Einlauf, sondern dann, wie die halt da noch in Klamotten quasi, als sie angekommen sind an der O2. Da sind die schon, ist die Halle schon sehr laut geworden, obwohl das alles nur da auf den Screens da gezeigt worden ist. Aber als es dann tatsächlich losging und dann haben sie ja das UFC-Logo da in den irischen Flaggen, den irischen Farben gezeigt. Ja, und der McGregor hatte einfach auch die perfekte Einlaufmusik. Ja, das, also war schon, kann es nicht machen. Genau, es war schon alles extrem auf ihn abgestimmt. Und ja, dann gab es ja dieses perfekte Finale für die ganze Geschichte, dass er ihn da in der ersten Runde nach Ansage quasi K.O. schlägt und wie auf einmal die ganze Halle durchgedreht ist und es flogen literweise Becher Bier durch die Gegend. Der ist doch, genau, als er in den Ring reingegangen ist, hat er so das hufscharrende Pferd gemacht, ne? Und erst nachher hat Stefan gesagt, er hätte irgendwie getwittert oder so, dass er quasi mit den Füßen am Boden festgeklebt ist. Weil vorher schon so viel Bier verteilt worden ist innerhalb der Halle in Form von fliegenden Bechern, dass der sich erstmal die Füße sauber machen musste, bevor der dann im Ring kämpfen konnte. Der Ursprung, warum man das eigentlich macht, also ich weiß es vom Pro-Wrestling, also WWE und so, ist es halt wirklich, um nicht in den Ring oder in dem Fall in den Octagon Dreck mit reinzubringen. Ja, also man sieht das, jetzt heutzutage ist das nicht mehr so oft, aber früher war es gang und gäbe, bevor die Wrestler in den Ring gegangen sind, haben sie sich da am Apron draußen, also am Ring, an der Ringkante. Aber das ist ja drinnen gemacht, ne? Die Füße abgetreten. Ja, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, wie das mit Conor McGregor. Ich dachte nämlich, der steht da bei den Startlöchern. Dass der sogar mit den Füßen schafft, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich dachte, der hält diesem Hype nicht stand, dachte ich. Ja, echt? Also die Befürchtung hatte ich auch echt lange, aber der ging so ab da draußen, wo der reingelaufen ist, da hatte ich zeitweise echt das Gefühl, die könnten hier die ganze Geschichte irgendwie das könnte auch kippen in so ein Chaos auf einmal, weißt du, weil der Hype so groß war, das Gedränge hin zu Conor McGregor. Er hat vorher die Presse so voll genommen. Das konnte nur was werden. Also da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, dass der dem nicht standhält. Ich dachte, boah, Alter, wenn du die Fresse derartig voll nimmst, dann musst du auch liefern. Also mit dem Engländer, der halt daneben mir stand zu dem Zeitpunkt, habe ich mich darüber unterhalten und habe ihn mal gefragt, du, was passiert denn eigentlich, wenn der das Ding gleich nicht holt? Was passiert dann? Er sagte, dann bleiben wir ganz ruhig hier ganz oben sitzen und gucken mal, wie unten die Meute abgeht. Ja, aber es war ja eigentlich ein, also dadurch, dass es natürlich alles gepasst hat, aber ich glaube auch, die Crowd wäre nicht so drauf gewesen, dass die da alles kurz und klein geschlagen. Nein, absolut nicht. Wie gesagt, aber stell dir mal so eine diskussionswürdige Punktrichterentscheidung vor. Hm. Weißt du, dass Conor McGregor eigentlich den Kampf hätte gewinnen müssen und dann hast du so eine Diego Sanchez-Entscheidung. Ja, ich glaub, ja klar. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auch da wäre nicht großartig was passiert. Die hätten die Punktrichter natürlich ausgebuht. Genau, die wären auf jeden Fall laut geworden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich, also dafür ist das, was wir so mitbekommen haben, dafür waren die alle einfach zu nett und zu freundlich. Ich glaube nicht, dass die tatsächlich handgreiflich oder bösartig werden können. Ich habe das ja damals nicht live, aber im Fernsehen miterfolgt mit der Francis Botha gegen Axel Schulz Geschichte in Stuttgart. Ja. Das war ja eigentlich auch, also da war natürlich nicht so ein Hype wie jetzt bei Conor McGregor, aber man konnte eigentlich nicht damit rechnen. Aber die Enttäuschung war halt so groß, dass der eigentlich sicher geglaubte Sieg hier nicht anerkannt wurde, sage ich jetzt mal. Ja. Dass die Leute völlig ausgeflippt sind. Und beim Einlauf von Conor McGregor, da habe ich mir auch so gedacht, Alter, schlag den K.O., submitte den, bitte keine Punktrichterentscheidung. Ich hatte irgendwie ein mulmiges Gefühl, so ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt, ja. Ja. Ja. Ja, das kann ich, also ich kann das absolut nachvollziehen. Aber es ist ja glücklicherweise. Ich nicht mal mittendrin. Ja. Ja. Genau, aber es ist ja glücklicherweise, ist ja alles anders gekommen und es ist ja echt perfekt für diesen Abend verlaufen. Und ja, für die UFC überhaupt in, ja, Dublin. Also ja, absolut, klar. Du kannst halt mit diesem Event immer Werbung machen. Also das ist halt einfach, das beweist halt auch definitiv, wenn du so einen Typen hast wie Conor McGregor, kann diese Sportart überall einen Hype auslösen. Und ich glaube, dass du selbst in Deutschland mit dem richtigen Mann an der Spitze, so als UFC-Kämpfer mit einem Aushängeschild, einen Hype auslösen kannst. Ja, aber glaubst du denn nicht, dass dafür schon irgendwie so ein Nährboden für die UFC da sein müsste? Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Nährboden überhaupt noch gar nicht da wäre. Das glaube ich auch nicht, dass der da ist. Also da kann ich nur so sagen, dass ich vor meinen Freundinnen eher rechtfertigen muss, dass ich zu so Events gehe, weil meine pazifistischen Freundinnen sagen, dass das absolut gar nicht geht. Und die Gesellschaft, also in den Kreisen, in denen ich verkehre, ist das auch echt eher so wie du, UFC? Aber das ist halt auch, es wurde es halt ist alles, verpönt. Ja, es wurde halt alles dafür getan, dass man das in den falschen Hals bekommt. Und jetzt ist es halt schwierig, da wieder das Rad zurückzudrehen. Fakt ist, die Leute wollen sich ja nicht mit dieser Sportart auseinandersetzen, sondern nehmen halt einfach die vorgefertigte Meinung an und sagen, gut, das ist Quatsch, das ist, sag ich mal, das ist nur dafür da, den Gegner schwer zu verletzen und so Geschichten. Es ist ja auch einfach, ne? Also ich meine, den einfachen Weg kann man der breiten Masse ja auch so weit erstmal nicht absprechen, weil diskutier mit mir über Golf. Da würde ich ja auch jedes Mal sagen, so ein Schwachsinn, das ist doch, also ist doch kein Sport. Ja, das ist halt. Ich habe eine Golflizenz, also insofern sollst du mir das nicht sagen. Aber das Ding ist, Nick Hein, ist der denn derjenige, der das jetzt in Deutschland groß machen soll? Da muss ich fast sagen, der ist mir schon zu deutsch. Nee, Nick Hein ist auch nicht der Kämpfer, der in der UFC groß durchstarten kann. Dafür ist er aus meiner Sicht zu schwach. Ja. Dafür ist er aus meiner Sicht zu schwach. Und das befürchte ich auch. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt habe, ich fand, der hat sich vor der Presse so großartig geschlagen. Also der wäre schon das richtige Sprachrohr für diesen Sport bei uns, glaube ich. Weil Ich weiß es nicht. Eigentlich will ich nicht so einen Typen, der so geleckt wirkt. Und ich sage ganz bewusst wirkt, weil für mich ist das ein Gimmick, das er da ein bisschen verkauft. Ich weiß, du meinst jetzt auch diese Polizeiuniform, die er da anhatte beim Einlauf? Auch, ja. Aber hauptsächlich meine ich, das kommt mir so gewollt alles rüber. Und wenn man halt so sieht, wo der sonst gekämpft hat, ja, bei welchen Organisationen, da ist halt kein Klemmer und kein Schein und so. Und ich weiß nicht, er versucht aber das manchmal so krampfhaft, so kommt es mir jedenfalls vor, ins rechte Licht zu rücken irgendwie. Mhm. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass er das muss. Ja, habe ich auch. Und von daher, also Polizist wundert mich das auch. Wegen der Presse, meinst du? Ja, natürlich. Aber kann nicht drauf scheißen. Weil er Polizist ist. Nee, die Presse ist doch einfach nur mal wichtig, um, das ist doch so ein Multiplikator an der Stelle. Richtig. Und wenn die auf auf der Seite der Fans wären und das klar und deutlich positionieren würden, worum es tatsächlich bei dem Sport geht und dass es halt nicht irgendwie der Blutsport ist, dann wäre das doch nur richtig. Und da hilft doch so einer wie der Nick Hein oder auch der Peter Sobotta, der hat ja genauso reagiert. Die Antworten, die auf diese ganzen dämlichen und oder vorgefertigten Fragen oder vorgefertigten Meinungen, die Antworten, die sie darauf gegeben haben, die waren doch so klug und so gezielt und so gewählt. Also ich fand das sehr beeindruckend. Ich gebe dir da überall recht, aber der Punkt ist, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einem Conor McGregor, wie der darauf reagieren würde, wäre er ja das komplette Gegenteil. Und daraus würde ich jetzt wieder schließen, dass das dann manche Leute auch wieder cool finden, dass da jemand steht und sich nicht diesen Scheiß antut. Und dann halt zu dem sagt, Alter, was willst du eigentlich von mir? Dann verpiss dich doch ja einfach, wenn dir der Sport irgendwie keinen Spaß macht. Also ich übertreibe da jetzt, ich spitze da extremst zu jetzt. Ist ja absolut nachvollziehbar, was du meinst. Aber ich befürchte, der Conor McGregor, der spricht halt für ein anderes Klientel. Erstmal natürlich die Iren, die hören dem alle zu. Der kann auch einfach nur 5 Stunden Blabla sagen und der ist trotzdem gefeiert. Und der hat In Deutschland hast du halt noch nicht mal diese Atmosphäre, dass die Leute halt so einem zuhören würden. Nee, und ich glaube, das muss erst geschaffen werden. In der Rechtfertigungsebene, ne? Die müssen ja, genau, ja noch genau alles rechtfertigen, verteidigen, erklären. Und wenn ich sage, das macht er, weil er Polizist ist, dann will ich damit, also mir ist gerade aufgefallen, das klingt eigentlich zu pauschal. Mir geht es nur darum, wenn der jetzt hier, wie so Gangster-Rapper, ne, die tun ja eher auf cool, als dass sie sind. Wenn das so einer wäre, einfach ein Verbrecher, der noch ganz gerne mal nebenbei prügelt. Wenn das diese Schiene wäre, wo die Journalisten die auch ganz gerne manchmal hinführen würden, so wie du das eben auch beschrieben hast, dann wäre das egal. Aber der ist halt Polizist, der ist die Verkörperung des Staates. Und da muss der halt doppelt und dreifach darauf achten, wie sein Bild nach außen hin wirkt. Das meine ich mit, der ist halt Polizist. Es ist wahrscheinlich so, aber das Problem ist halt für mich in dem Moment, dass es nicht so richtig glaubhaft bei mir ankommt. Also ich habe halt manchmal das Gefühl, dass es auch gar nicht so schlecht sein kann, da mal ehrlich zu sein. Und wenn man doch eindeutig merkt, jeder hat bei dieser Pressegeschichte gemerkt, auf was der Typ hinaus will und was er hier möchte. Und manchmal denke ich mir, dass es... Meinst du jetzt den Nick Hein oder meinst du den Interviewer? Den Interviewer, den Typen von der FAZ oder von wo er war. Den meine ich. Und es ist ja dann so, dass ich dann auch bei anderen Diskussionen, die ich führe, wenn ich merke, dass einer... Also ist ja Folgendes passiert. Der Typ hat immer dieselbe Frage gestellt und hat sie nur anders verpackt. Er hat immer wieder gesagt, ist das nicht eigentlich völlig barbarisch, was sie da machen? Und hat es halt immer mit anderen Mitteln versucht, diese Frage zu stellen. Mhm. Und eigentlich solltest du dann einfach sagen, du, ich habe dir jetzt 5-mal beantwortet, dass es nicht barbarisch ist, dass wir keine asozialen Schläger sind. Stell eine vernünftige Frage, die beantworte ich dir gerne. Aber ich werde dir nicht jetzt zum... Der Punkt ist, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du A, müde bist, die Sachen zu widerlegen, und weil du es schon 100-mal gemacht hast, die er da anführt, und zweitens mal gehen dir dann die Argumente aus, weil du alles schon gebracht hast. Und wenn du dann wieder dasselbe sagst, stehst du da, als ob du das nicht entkräften kannst. Dabei verpackt er seine Frage immer nur wieder anders, solange bis du halt nicht mehr darauf antworten kannst mit, aber zum Beispiel nach dem Kampf haben wir uns die Hand gegeben. Das hast du halt schon 3-mal gesagt, kannst du dann nicht mehr sagen. Also für mich ist das eher eine Taktik, die er da an den Tag legt. Und ich hätte es da geil gefunden, wenn er sich hingestellt hätte und gesagt hätte, vielleicht nicht Conor McGregor-Style, aber einfach klipp und klar gesagt hätte, ich weiß, was du hier gerade mit mir vorhast. Du versuchst mich, gut, es ist auch ein bisschen viel verlangt nach so einem Kampf, sich da noch dann, sag ich mal, so darauf einzulassen. Aber ja. Klar, also ich gebe dir recht, wenn er das geschafft hätte, den da auszuhebeln, ne, dann wäre wahrscheinlich noch die größere Leistung gewesen. Aber was wäre denn der Punkt gewesen, wenn er zum Beispiel auf so einen Typen so abweisend reagiert hätte? Dann hätte er doch einen Artikel geschrieben, der sich sowas von gepfeffert hätte, wo es der nur die negativen Seiten rauskristallisiert hätte. Genau, der war so ja schon relativ abwertend gegenüber der UFC. Die Frage, wäre der dann noch negativer gewesen oder wäre er genauso scheiße? Die Frage ist, im Endeffekt hat der Typ ja schon ein vorgefertigtes Bild im Kopf gehabt, bevor er überhaupt zu dieser Veranstaltung gegangen ist. Und er hat sich ja auch nicht davon überzeugen lassen, dass hier eben... Ja, richtig. Aber also, gerade in solchen Momenten, da reicht es ja, wenn der Nick Hein sich 2 Sekunden nicht im Griff hat und sagt, Alter, was willst du denn eigentlich von mir? Du fragst immer dasselbe. Ja, aber das dann wäre ja schon, Nick Hein rastet nach dem Kampf aus, Punkt. Das kann er unter Umständen so schreiben, aber er kann es halt nicht unterfüttern mit Belegen, weil jeder normale Mensch, dem fällt halt auf, du hast da wahrscheinlich recht, Ich meine, alles, wenn du nur Nick Hein nimmst und den Kampf gegen Drew Dober, es war der blutigste Kampf des Abends. Und aus diesem Kampf ist eine Freundschaft entstanden, eine Partnerschaft. Ich meine, eigentlich ist das das absolute Vorzeigemodell, ja, für alle, die behaupten, dass es hier um pure Gewalt geht. Aber wenn du dieses Bild einfach nicht vermitteln möchtest, finde ich, warum soll man es dann immer wieder versuchen, das den Sport reinzuwaschen? Also Ariel Helwani hat das auch mal irgendwann gesagt, dann sollen die Leute einfach mir nicht auf den Sack gehen, sollen es halt einfach nicht gucken, aber nicht die ganze Zeit versuchen, das irgendwie schlecht zu machen. Warum? Aber da bin ich dann mal bei der Geschichte, dass er Polizist ist, eine Woche später kommt er in Einsatz, muss leider handgreiflich werden, weil es die Situation erfordert. Und direkt heißt es, ja, der ist MMA-Kämpfer, der ist auch letzte Woche auch schon ausgerastet. Also, das ist halt dann sein der Problem. Ist so unfassbar angreifbar. Das darf man, also der ist immer noch ein Mensch. Ne? Da steht immer noch eine Person, die da angegriffen wird, in Form von seinem Job als Polizist oder eben in Form als Kämpfer bei der MMA. Ja. Und ich glaube nicht, dass das spurlos an ihm vorbeigeht. Und man darf sich da nichts vormachen. Das ist ein bisschen konträr. Aber er nimmt also auf der einen Seite bist du MMA oder auf der anderen Seite bist du hier Staatsvertreter. Aber er nimmt die Rolle ja auch an. Also es ist ja nicht so, dass er nicht nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, nachdem er die englischen Interviews gegeben hat, hätte er auch sagen können, es war's. Leute, lasst mich jetzt mal duschen. Also er nimmt die Rolle ja an. Und das ist ja, wenn du dann anfängst, dich da als, das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen als also wenn du derjenige sein willst, der MMA in Deutschland reinwäscht, dann musst du halt auch damit leben, dass wir jetzt über ihn als Typen, der sich da hinstellt, diskutieren. Also man muss dazu sagen, ich finde den Grund unsympathisch, ne? Ich finde die Situation trotzdem sehr schwierig. Ich bin zwiegespannt, ich kann es nicht richtig abschätzen. Er wirkt manchmal unsympathisch, da gebe ich dir absolut recht. Aber gleichzeitig kann für mich ein Mensch eigentlich nicht unsympathisch, also der hat so viele positive Eigenschaften in diesen paar Stunden, als ich den in Berlin erlebt habe, an den Tag gelegt, dass ich nicht glauben kann, dass der unsympathisch ist irgendwie. Ich weiß, also allein wie er sich halt da wirklich, wie der Peter Dieter ja auch gesagt hat, der Dieter. dass er einfach sich da die Zeit nimmt und die Geduld hat, immer wieder fast schon mantraartig diese Fragen vernünftig zu beantworten, zeigt ja, dass er eigentlich kein Unsympath sein kann, weil ein Unsympath würde ja vielleicht anders reagieren, aber das ist so ein Moment, zum ersten Mal in diesem Podcast habe ich das Gefühl, ich hätte mal Bock mit einem MMA-Kämpfer zu reden, weißt du, weil das kann der dir nur halt selber beantworten. Also sollen wir halt den mal, der läuft auch... Nein, ruf ihn jetzt nicht an! Der läuft doch Patrouille am Kölner Hauptbahnhof, da können wir doch mal vorbeifahren. Da können wir mal vorbeifahren und einfach mal so ein iPhone hinschrecken. Ich habe mal vor der Berliner Geschichte, habe ich ihm mal eine E-Mail geschickt. Ich weiß aber nicht, ob das seine offizielle E-Mail-Adresse war, aber hab's dahin geschickt. Da hat er aber nie drauf geantwortet. Ist ja unverständlich, was ist das für ein arroganter Fatzke? Wie kommt ihr denn dazu? Man muss immer dazu sagen, bei diesen Internetseiten, es sind 2 Punkte. Erstens mal, ich weiß nicht, hat er die Seite selber gemacht? Bekommt er die E-Mails, die da auf diesem E-Mail-Account... Bist du vielleicht im Spam-Ordner gelandet? Weiß der Kuckuck, das weiß halt alles nicht, deswegen halte ich mich dann immer so ein bisschen zurück, aber ich fand es natürlich auch ein bisschen kacke, weil ich mir so gedacht habe, also in Deutschland ist MMA einfach nicht so groß und wenn jemand Interesse zeigt, kann man wenigstens absagen. Also es geht mir nicht darum, dass er jetzt hier bei jedem Scheiß-Podcast irgendwie was ins Mikrofon rülpst, aber er kann dann wenigstens kurz absagen. Da hätte ich auch volles Verständnis dafür, aber dieses gar Hast nicht drauf. Hast du ihn eingeladen zu einer Sendung oder wie? Ich habe ihn einfach gefragt, ob er mal Lust hätte, mit uns darüber zu sprechen, so über den Kampf gegen Drew Dober und ich habe jetzt gar nicht so gesagt, hier in der Sendung ein Live-Interview, mir ging es erstmal nur darum, ob er mal Bock hat, darüber zu sprechen. Und ich hätte damit auch leben können, ohne Aufzeichnung mit ihm mal zu sprechen. Aber gut. Bevor ich das Gespräch zurück zur Dublin-Card lenke, zwei Dinge, die ich da dringend zu sagen möchte. Ich fand nichtsdestotrotz, also auch wenn er vielleicht unsympathisch wirkte oder so, ich fand, wie er mit der Presse umgegangen ist, fand ich echt super und großartig. Und meiner Meinung nach, da hatten wir auch drüber gesprochen, selbst nach dem, was der da geleistet hat, dass er noch so gezielt und intelligent da antworten konnte, fand ich echt beeindruckend. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, wen wollen wir denn eigentlich überhaupt überzeugen? Oder wen wollen die denn überzeugen? Ich glaube nämlich auch, dass der FAZ-Typ da, wen erreicht er denn schon großartig? Ne? Ich glaube nämlich nicht, dass der dadurch irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie Leute halt nicht mehr einschalten oder der erreicht doch eh nur Leute, die eh schon eine festgefertigte Meinung haben. Der wird keinen potenziellen Gucker dazu oder keinen potenziellen Fan dazu bringen, doch nicht mehr die UFC gut zu finden. Und der steuert ja eh nur eine festgefertigte Meinung für ein Publikum, das auch eine festgefertigte Meinung hat. Also das, so schätze ich die Situation da ein. Genau. Aber diese Typen, Leute, die auf der Kippe stehen. Aber diese Typen sitzen halt dann Octagon-Zeit bei diesen Veranstaltungen und blockieren Plätze. Ich möchte mich jetzt wirklich von ausschließen, für andere deutsche MMA-Seiten, sage ich jetzt mal, die von mir aus nur 50 Klicks haben am Tag. Ja, aber ist egal, die sind mit Herzblut dabei und die würden alles dafür geben, da direkt vom Octagon berichten zu können. Und es würde wahrscheinlich im Endeffekt sogar dazu führen, die Leute, die diesen Artikel von dem Typen lesen, die haben ihre Meinung. Die, ja, eben, genau. Wirst, wie wir schon gerade eben gesagt haben, die wirst du nicht mehr umüberzeugen können. Aber vielleicht. Da bin ich nicht so überzeugt von. Doch, also das würde mich jetzt mal echt jucken, wie viele Klicks überhaupt dieser Artikel letztendlich bekommen hat und dann natürlich von wem. Also ich würde behaupten, der hat 4 Klicks bekommen und das sind zweimal du und zweimal ich. Ne, ich glaube schon, dass das viele MMA-Fans durchlesen, aber was ich meine, ne? Ja, dass es zum einen Leute lesen, die eh schon UFC-Fans sind. Genau. Und sich da auch wiederum ihr Vorurteil bestätigen, nämlich, dass die Presse die UFC in Deutschland runterschreibt. Ja. Und auf der anderen Seite lesen es Leute, die sich ihr Vorurteil bestätigen lassen, dass die UFC ein brutaler Sport ist. Aber dass da jemand so durchblättert, oh, ich lese mir das mal durch, Mensch, das klingt ja ganz interessant. Ich glaube, das passiert nicht. Ja. Aber das wird auch keiner so, der da sitzt und sich überlegt, ich glaube, nächste Woche hole ich mir den Fight Pass, dann stolpert der über diesen Artikel und sagt dann, oh nee, jetzt aber doch nicht mehr. Das glaube ich auch nicht, nee. Also das ist halt, es bringt halt im Endeffekt gar nichts, aber vielleicht bringt dieser eine, von diesen 50 Klicks, vielleicht ist da einer dabei, der nächstes Mal einen Kumpel mitbringt und nach Berlin geht. Mit dem. Weißt du, bei einem kleinen Podcast oder bei einem kleinen Blogger. Ja, genau. 50 Klick hast, vielleicht liest er seinen Bericht, wie der Typ da ringside sitzt und das als tollstes Erlebnis ever bezeichnet und einer von diesen 50 Leuten sagt dann, Mensch, komm, Matze, wir gehen nächstes Jahr da auch hin und zack, hast du 2 Leute mehr. Ja, also, dass der Typ da unnötig war, da bin ich voll auf deiner Seite und dass der da eigentlich nur Luft weggeatmet hat und einen Platz besetzt hat, da bin ich voll auf deiner Seite, dass das sinnvoller. Ich stimme übrigens nicht. Okay. Also, du hast ja eben von dir als Kasper gesprochen, was du im Übrigen ganz dringend streichen musst. Aber. Was, dass er ein Kasper ist? Nee, dass du ein Kasper bist. Ach so. Ja, gut, das also ist immer als so. Also, deine journalistische Aufgabe. Die habe ich nicht. Ich habe keinen Bildungsauftrag. Genau. Aber dieser FAZ-Typ wird eine journalistische Aufgabe haben. Und wenn man sich dann überlegt, die meisten Journalisten arbeiten heute freiberuflich, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat, da eine Woche mitzulaufen, finde ich, also für ein MMA-Thema, was ja nun mal Randgruppenthema ist in Deutschland, schon erstaunlich, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Ich glaube, er kriegt dafür viel Geld. Und zwar nicht nur von der FAZ, wenn du weißt, wie ich meine. Wenn der Freiberufler ist, dann kriegt er Geld für seinen Artikel. Egal, und wie viel Zeit er da reingesteckt hat. Ich behaupte, dass die UFC alle möglichen Leute von großen Presseorganen da mit dem ein oder anderen Entgegenkommnis eingeladen hat. Sprich, hier, das Hotel ist umsonst. Weil das, so läuft es halt auch, wenn du... deswegen warst du also im Hilton untergebracht. Na, ich arbeite ja in der Autobranche. Und pass mal auf, wenn bei uns Autobild oder sowas neue Autos testet. Oder ADAC. Oder sonst wer. Dann läuft das immer gleich ab. Die werden in den geilsten Hotels untergebracht. die kriegen das geilste Essen, die leben einfach für eine Nacht oder für wie lange da halt dieser Test geht, ein unfassbar luxuriöses Leben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt Journalist wäre und darüber einen Artikel schreiben würde und ich komme von so einer Veranstaltung, wo mir praktisch der Arsch geküsst wurde, da überlege ich mir aber zweimal, ob ich das Auto jetzt niederschreibe oder ob ich dafür sorge, dass ich wieder eingeladen werde für den nächsten Test. Ja. Aber gut, das spricht jetzt ein bisschen dagegen, gegen den Artikel, den der geschrieben hat. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dass es für diesen Typen vielleicht ganz angenehm war, da in Berlin zu verweilen. Und vielleicht, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Das sind vielleicht wüste Unterstellungen, dass die UFC ihm da noch das Hotel bezahlt oder so. Aber es kam mir schon so vor, als ob die UFC schon versucht, ein paar große Medienhäuser oder ein paar große Blätter irgendwie aufmerksam zu machen auf das, was da passiert, weil auch diese Wandlung der Bild-Zeitung von kompletten Gegner hin zum einzigen Medium, der die UFC live zeigt in Deutschland, das war auch ein bisschen merkwürdig. Also da muss schon was passiert sein. Ob es jetzt Überzeugung war oder Geld, das sind natürlich Spekulationen. Also Geld ist ja auch eine Form der Überzeugung. Das stimmt. Das war die schönste. Also unterm Strich war es irgendeine Überzeugungsarbeit, die geleistet worden ist. Ja. Und dann frage ich mich, also ich habe den Artikel nicht gelesen, das werde ich jetzt noch tun, weil das interessiert mich jetzt. Aber ihr beiden, als ihr den gelesen habt, habt ihr mit einem bestimmten Ohr das Ganze verstanden, gehört. Ja. Auf einer bestimmten Ebene. Weil er einfach schon mit dem Vorwand da reingegangen sein, boah, weh, wenn er uns kritisiert oder die MMA. Oder, ne, ihr seid ja viel empfindlicher, weil ihr einfach emotional gebunden seid. Das und ich würde Fall, fast darauf wetten, was, wenn ich den lese, sage ich, ja, warum? Da hat doch in den Punkten hat er doch recht. Weil unterm Strich hauen die sich auf die Fresse. Es ist halt einfach so. Es ist aber ein Unterschied, ob ich da. Auch also manchmal in den Bauch. Das ist beim Boxen halt auch so. Ja. Und Boxen es wird halt so getan, als ob das, sag ich mal, das feinere Kämpfen wäre. Dabei ist es halt nicht so der Fall. Es ist eigentlich der gefährlichere Sport, Boxen. Was die Langzeitschäden angeht. Ja, aber es ist ja für denjenigen, der Laie ist, viel einfacher überschaubar. Ja, die boxen klar. sich halt die ganze Zeit ins Gesicht. Aber deswegen, wie oft kommt das vor, dass ich zum Stefan sage, boah, die liegen da im Ring, ineinander verschlungen. Wer ist denn jetzt gerade in der besseren Position? Ich kann es nicht erkennen. Es ist einfach schwieriger. Aber dafür gibt's ja auch Medien. Und das ist ja immer der Punkt. Ich denke mir dann auch ganz oft, um jetzt mal auf was ganz anderes zu kommen, wenn die schon so eine Scheiße schreiben über eine Sportart, mit der ich mich wirklich viel auseinandersetze und da wird so viel Müll geschrieben, also wie viel Müll schreiben denn über Sachen, über die ich mich jetzt nicht aus, also von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Also weißt du, mir fällt auf, okay, hier habe ich Ahnung, hier kenne ich mich aus. Da schreiben die enorm viel Müll. Wer garantiert mir nicht, dass bei anderen Sachen, bei denen ich mir eine Meinung bilden möchte, indem ich irgendeinen Artikel lese, dass sie da nicht genauso viel Müll schreiben. Also für mich ist das ein Problem, wenn die Ausgewogenheit in einem Artikel fehlt, weil eigentlich ist es ja dann kein, es fehlt mir halt so ein bisschen die Ausgewogenheit dann in diesem Artikel. Man kann ja was schlecht finden, man kann auch eine eigene Meinung damit einbringen, aber ja, lies mal den Artikel und dann musst du mal, entweder schreibst es auf Twitter oder weißt du, guck, aber das würde mich, oder wir sprechen nochmal hier in einem Podcast darüber, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie du den Artikel verstehst, wenn du, sag ich mal, relativ neutral in Anführungsstrichen an die Sache rangehst. Was mir dabei auffällt, wir sind jetzt mindestens am zweiten, wenn nicht sogar am dritten Thema, was einfach grundlegend besprochen werden kann. Ja. Du hattest die Frage gestellt, wegen schwarz oder weiß, ob das unterschiedlich bewertet wird. Jetzt sind wir nämlich meines Erachtens nach bei der Frage, werden Journalisten ihrem Job noch gerecht? Weil der Unterschied ist ja zwischen Journalismus, wo halt auch was bewertet wird. Das ist einfach ein sozialkritischer Podcast. Ja, absolut. MMA Radio, der Polizei. So. Und Reportagen bilden einfach nur das ab, was tatsächlich passiert ist. Aber selbst das, immer dann, wenn du das durch eine Linse guckst, durch einen Reporter liest oder eben zuhörst, ist es immer mit einer subjektiven Wertung. Es ist einfach immer so. Das ist richtig. Aber du eigentlich hast überhaupt sie dafür nicht sorgen, Chance. Dass sie dir beide zumindestens mal die Gegenseite erklären. Also die müssen sie ja nicht unterstützen, aber kann man schon mal nahebringen, was die Faszination zum Beispiel für die Fans, die 8000, die da vor Ort sind, was ist die Faszination für diese Leute? Aber das müssen die auch innerhalb von 3 Seiten Stern oder was auch immer. Und oder dann halt immer 5 Seiten. Journalist? Mir reicht ja ein Satz. Ja, ja, aber es ist immer einer nur alleine. Und da kann ich an der Stelle sehr gerne Werbung für WDR5 machen, wenn man jetzt gerade nicht MMA-Radio hört. Weil wenn die wirklich kritische Themen haben, haben die immer einen Befürworter und einen Gegner. Und die lassen die nacheinander zu Wort kommen. Und das ist einfach, da fällt dir selber auf, sich jetzt selber eine Meinung dazu zu bilden, ist gar nicht so einfach, weil die Vor- und Nachteile, die wiegen schon irgendwie auf. Das ist richtig. Und, es gibt ja auch Vorlieben. Also ich meine, ich kann schon verstehen, dass jemand sagt, MMA ist mir zu brutal oder weißt du, kann ich alles verstehen. Also darum geht's nicht. Aber ja, also ich glaube, lies dir mal den Artikel durch und dann bin ich einfach gespannt, ob du der Meinung bist, der Artikel ist zu reißerisch geschrieben oder ob du meinst, nee, das ist eigentlich vertretbar. Weil ich glaube nicht, dass du sagst, nee, sehe ich genauso. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass du vielleicht sagst, es ist vertretbar. Ich bin mal gespannt. Das würde mich interessieren. Ja. Sehr schön. Und jetzt machen wir die Dublin Card rund. Die machen wir jetzt rund, genau. Und dann beenden Stefan wir den Stefan hat Spaß hier voll anständig so eine nicht To-Do-List, aber er hat sich halt wirklich nach dem Kampf irgendwelche Sachen aufgeschrieben, um das nicht zu vergessen. Deswegen und wenn die To-Do-List nicht abgearbeitet wird, sind wir hier nicht fertig. Deswegen habe ich ja auch gehofft, dass ihr euch meldet, nachdem ich da letzten Dienstag gesagt habe, wer Bock hat, kann mal. Habe ich gedacht, Mensch, da könnte man noch schön über Dublin reden und jetzt kommen die Notizen zum Einsatz. Stefan, dein Main-Event. Hammer. Ich bin auch sehr stolz gerade auf mich. Also eigentlich, das Thema ist ja relativ schnell gegessen, weil wir haben ja nur noch den Main-Event vor uns und dann, was quasi danach passiert ist. Hallo, dann fängt es richtig an. Weil, genau, Pia hat nämlich absolut recht, weil für mich, ich war ja schon absolut happy, als Conor McGregor das Ding dann gewonnen hat. Da war für mich klar, okay, das ist die nächste europäische Hoffnung, die wir haben, aus der vielleicht was werden könnte. Und statt Hüte werden Bierbecher geworfen. Ja, und also das, ich glaube, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, als der dann da den finalen Schlag gesetzt hat und die Halle das realisiert hat, was auf einmal an Mengen an Bier in der Luft war und wie die Leute getanzt und gefeiert haben und die ganze Zeit, ich habe ja schon mehrfach gesagt, die Halle ist explodiert, aber dann ist das Ganze nochmal mal 10. Also ich war froh, ich habe eben bei größeren Veranstaltungen habe ich eh meine Oropax immer drin und da war ich nochmal besonders froh darüber, dass ich meine Ohren die ganze Zeit schütze. Was da dann passiert ist, und also das ist schwierig in Worte zu fassen, was da die ganze Zeit für eine Steigerung in dieser Atmosphäre die ganze Zeit war. Also mal abgesehen dann von diesem kleinen Durchhänger da für den Brad Pickett Fight oder Pickett McCall Fight. Aber die Stimmung, wie sie da am Schluss dann nochmal durch die Decke gegangen ist, das war so geil und alle lagen sich in den Armen und haben getanzt und gefeiert und es gab nicht eine Sekunde so eine Stimmung, so jetzt aber schnell raus hier, sondern die haben alle, es wirkte so wie, wir genießen jetzt diesen Augenblick, wir kriegen alle unseren Payoff hier. Hinter uns haben 2 Brasilianer gesessen, oder die haben das Trikot der brasilianischen Fußballnationalmannschaft angehabt mit, ich glaube sogar Brandão hinten drauf oder was? Und schlecht. Ja, das mutig. Also die zwei halt, ne? Und alle um uns herum die ganze Zeit nur so, die werden heute Abend noch einen lustigen Abend haben, wenn das Ding gleich für die verloren geht. Die einer von den beiden war auch so besoffen, der war der ist immer, ach, ist das der immer die Treppe hochgefallen ist? Der ist immer die Treppe hochgefallen. Boah, und dann obwohl der halt, ich glaube, 2 Reihen hinter uns gesessen hat, ist der immer bei uns in die Reihe rein. Er ist so 5-6 Sitze rein und hat sich dann dahingesetzt, dann haben wir ihm gesagt, nein, dein Sitz ist im Übrigen da oben, siehst du, da schläft dein Kumpel. Stimmt. Dann ist er wieder zurück und da hoch. Also das, die waren echt ziemlich betrunken. Ja, großartige Situation. Und dann lichteten sich dann halt, nachdem das so gefeiert worden ist, lichteten sich so langsam die Reihen. Ich bin dann, glaube ich, nochmal T-Shirt kaufen gegangen. Ja. Ja, genau. Ich hab mir dann ich hatte eben mein Berlin-T-Shirt hatte ich an und dann habe ich mir nochmal ein T-Shirt gekauft und dann sind wir raus und vor der Halle haben sie dann das Walk-in-T-Shirt von McGregor haben sie verkauft. Ja. Für einen Zehner. Für einen Zehner, genau. Oh, das ist aber wirklich angenehm vom Preis. Ja, Ja, in Schwarz und in Weiß. Ich habe gesagt, für 10er nimmst du das Ding hier auf jeden Fall mit. In Schwarz hast du das gekauft. Genau, ich habe es in Schwarz in einer ordentlichen Männergröße XL gekauft. Und dann hat es echt nicht 2 Minuten gedauert und dann hat uns irgendeine Ira angequatscht, wie cool das ist und wie er sich freut und weil wir halt als Pärchen da waren, wie sehr er sich liebende Menschen liebt. Also der war wohl irgendwie frisch getrennt und vollkommen emotional und der war einfach nur über die Maßen nett. Und dann hat er dem ich hätte fast Marktschreier gesagt, hier, tu mal 2 T-Shirts. Und dann hat er das T-Shirt angezogen in S und er passt, also der hat einfach nicht reingepasst. Schmeißt er mir das hin und sagt, hier, das ist für dich. So muss es sein. Wie bitte? Ja, ist okay. Dann habe ich das natürlich brav, ich bin direkt angezogen und bin daraufhin echt den kompletten Abend, jedes Mal, wenn das irgendwer gesehen hat, genauso wie bei Stefans T-Shirt, immer wenn die Leute das gesehen haben, so, das kann ich jetzt nicht vormachen, also halt so ein kurzes, aha, ich habe dich erkannt, so ein, ja, ne? Ja, okay, ja. Voll cool. Und dann ist man entweder ins Gespräch gekommen oder hat halt so einen sehr respektvollen Blick im Sinne von, yeah, du hast es begriffen, bekommen. Also das war schon sehr cool, wie sehr das dann nachher auch in Tempel war, beziehungsweise eben in der Stadt gefeiert worden ist. Also mir kam es ja in Berlin auch so vor, als ob die Veranstaltung an sich war ja schon ziemlich geil, aber dieses Drumherum ist halt auch noch so wichtig und macht den Abend dann auch noch so viel runder, sage ich jetzt mal. Und es kommt mir jetzt so vor, als ob das in Dublin auch wirklich das i-Tüpfelchen dann praktisch war. Also ja, stimmt. Wir haben dann diesen Typen, der wirkt das so, als ob er sich so ein bisschen auskannte. Ich habe ihn dann gefragt, wo denn die Afterfight-Party stattfindet. Der hat uns dann den Namen von dem Club verraten und sagte, setz dich in ein Taxi rein und sagst du hier, das sind, und die fahren dich da schon hin. Das haben wir dann nicht gemacht, aber wir wollten auf jeden Fall noch ein Trinken gehen, haben wir dann festgestellt unterwegs, weil in den Pubs da überall gibt's natürlich freies WLAN. Ja. Und dann habe ich dann einfach mal... auch in den Bussen, Dublin ist so cool. Auch, genau, überall gab es freies WLAN. Und dann habe ich einfach mal den Laden gesucht und wo der denn war. Und der Laden war dann zufällig in Tempelbar. Und da habe ich gesagt, ja, genau, dann gehen wir auch mal vorbeigucken. Und dann gab es halt diese Szene, was Pia ganz zu Anfang schon erwähnt hat, dass da diese Hühnchen halt rumgestockelt sind. Da gab es echt so großartige Szenen, wie die Mädels konnten halt nicht einen Schritt vernünftig hintereinander setzen und wie die sich dann so an den Mauern von dieser Kneipe entlang gehangelt haben. Es ist schön, immer einen Schritt nach anderen. Aber man muss sagen, die hatten Schuhe an, die waren betrunken und die hatten Schuhe an, auf denen ich mit viel Übung nüchtern nicht gehen könnte. Also, aber das waren auch UFC-Fans oder waren das einfach so? Ja, das ist so ein bisschen Ahnung, die Frage. Das waren halt so Chicksen, die da rumliefen. Ne? Ja, also das war schon klar, dass es da die Afterfight-Party in diesem Club ist. Aber das wirkte schon so, dass das auch sonst ein regulärer Laden einfach ist. Und das kann auch gut sein, dass das halt dann das normale Samstagabendpublikum da war. Dass das noch nicht mal irgendwie dann gezielt alles UFC-Events war. Aber ich glaube, es war schon eher so ein schickerer Laden für Dublin. Da wäre ich mir noch nicht mal so sicher. Also die Mädels da, die liefen schon alle extrem aufgetakelt rum. Die Jungs hatten typischerweise schon irgendwelche Fight-Shirts an, das auf jeden Fall. T-Shirt und Jeans. Ja, genau, T-Shirt und Jeans. Und das T-Shirt war dann irgendein Walkout-T-Shirt oder ein Bad Boy oder was auch immer, Tap-Out-T-Shirt. Aber das wirkte so, als ob die Mädels da, dass die sich alle rote Teppich fein machen würden. Egal, ob das jetzt ein regulärer Abend ist oder nicht. Fällt gerade der Ausschnitt wieder ein. Ja, genau, ein Mädel, das halt, ja, genau. Also es gab echt großartige Szenen zu beobachten. Das bedeutet, nächstes Jahr, wenn die UFC wieder in Dublin verkehrt, sollten vor allem die Männer so nüchtern sein, dass die danach von partizipieren, dass da die Dublin... Nüchtern müssen die dabei nicht sein. Nee, aber die sollten ihre Frauen vielleicht zu Hause lassen. Oder zumindest dafür sorgen, dass die Frauen betrunkener sind als die Männer. Ja. Das ist dann auch noch... Aber also man kann schon im Endeffekt, glaube ich, fast so raushören, dass es sich gelohnt hat bei euch. Also das war... Wir sind da nicht reingegangen. Ich glaube, die in den Clubs durfte man noch rauchen oder so. Ja, genau. Das also wir hatten irgendwie keinen Bock reinzugehen und standen halt nur davor und haben uns das Szenario so ein bisschen beobachtet und es war einfach schon so lustig. Wir waren halt eh von der... Und wir waren nicht schick genug dafür. Ja, genau, also das ich auch. Hatte halt keine Heels an, meine Güte. Ach so, das war dann schon so mit Dresscode und so. Nee, ich glaube, da wäre, also an dem Abend wäre jeder da reingekommen. Also wie gesagt, vor allem, weil... Wir waren wirklich nicht schick. Also wir waren weit weg. Ja, wir waren bestimmt ganz weit weg von Schick, aber ich glaube, dass da an dem Abend wäre da schon jeder reingekommen, der irgendwie ein Ticket hätte vorweisen können oder so. Mhm. Das glaube ich schon. Aber wir waren halt auch so ein bisschen von der Afterfight-Party in Berlin dann doch ein bisschen enttäuscht. Und dann haben wir uns halt schon überlegt, okay, nee, wir tun uns jetzt so einen Club nicht an. Dafür gehen wir halt lieber wieder in eine von den Kneipen da mit Live-Musik. Da haben wir für uns halt mehr von. Und da sind wir ja auch schon alle angesprochen worden. Alle naslang. Also ständig, wenn halt das, ich hatte noch eine Jacke drüber und immer, wenn das T-Shirt durchgeblitzt ist, haben wir ja irgendwelche Kommentare bekommen. Also insofern ist es jetzt nicht so, als hätte man Fans nur da getroffen, wo eben die Aftershow ist oder Afterparty, sondern eben in jedem der anderen, wie heißt das? Irish Pubs? Nee, Irish Pubs sagt man bei uns, aber die haben da ja nur so welche. Da bist du halt einfach so angesprochen worden. Also das, wie gesagt, macht es für mich natürlich noch schwerer, dass ich nicht dabei war, aber... Es tut mir leid, aber das wollte da hast du halt heute wirklich hast du fast. Ja, das hört sich fast so an, aber ich habe mir für das Geld eine PlayStation 4 gekauft. Das hat sich bestimmt gelohnt. Ja. Sieh nur zu, dass die lange läuft. Unsere heute drei noch läuft. Ist die immer an. Naja. Nee, aber das klingt doch nach einer... Achso, du zockst nebenbei. Nein. es ist viel zu selten, benutze ich das Ding. Aber das liegt mehr an Zeitmangel als an Spielspaß. Habe ich schon damit. Aber es klingt wirklich so, als ob man das nur jedem empfehlen kann. Und es ist ja auch nicht so leicht, da in Dublin eine Karte zu bekommen. Deswegen muss man wirklich relativ fix dann auch bei diesem. Ich denke mal, du Stefan hast. Stefan hat echt Schweiß und Nerven verloren, daran diese Karten zu bekommen. Ja, ich hatte mich ja den Tag vorher hatte ich mich mehr oder weniger dazu entschlossen, ich will Karten haben und mir ist auch egal, welche Karten wir kriegen. Und das hat. Also es hieß ja irgendwie innerhalb von einer halben Stunde oder so war das Ding restlos ausverkauft. Oder sogar, ich glaube sogar, die Zahlen sind ja, die da sich an den Kopf geworfen werden, sind ja noch kürzer eigentlich. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich in einem Zeitrahmen von einer halben Stunde habe ich halt da regelmäßig halt, ich hätte jetzt gesagt, F5 gedrückt, um immer wieder den Browser zu aktualisieren, um doch bitte nochmal zu gucken, ob eine Karte da ist. Und ich hatte das mit dem Laptop, mit dem iPad und mit dem iPhone, alle drei Geschichten nebeneinander quasi. Und das Ganze habe ich auch noch im Büro gemacht. Dann war ich dann auf dem iPhone soweit und dann hat er aber irgendwie meine Kreditkartendaten nicht angenommen und dann läuft irgendwann ein Timer runter und da habe ich dann echt Blut und Wasser geschwitzt, wieso das Ding jetzt nicht weitergeht. Und dann waren das auch noch so halbwegs, ich glaube sogar halbwegs gute Karten und ich dachte, ey, das muss doch jetzt hier funktionieren. Und dann hat er meine Daten nicht angenommen, dann ist der Timer runtergelaufen und ich sage, das ist ja jetzt nicht wahr. Und dann ganz traurig und verzweifelt zurück an den Laptop, weil da wusste ich, dass er auf jeden Fall alle Werte annimmt. Und da hat es dann irgendwann glücklicherweise halt für irgendwelche Karten geklappt. Und letztendlich war es ja für uns auch so, Hauptsache wir waren in dieser Halle. Die Plätze, die wir hatten, die waren schon, das waren die hinterletzten Plätze, das muss man eigentlich sagen. Aber ich fand das eigentlich cool, weil wir waren ja in Berlin ganz vorne und auch eben in einem Bereich, wo wir dann Fotos und jetzt nicht unbedingt Autogramme, aber halt Fotos mit den Leuten machen konnten, weil die halt da vorbeigehen. Und das ist ja auch nur frei für die Leute, die da vorne sitzen oder eine Karte da vorne haben. Und dann fand ich es halt cool, mal in der Ebene zu sein, die halt wirklich ganz weit weg ist von da ganz vorne. Also ich glaube, da gab es noch eine Klasse an Karten. Nee, wir haben die schlechteste Klasse haben wir schon bekommen. Ja? Und wir haben auch, also hinter uns waren nicht mehr viele Plätze. Wenn es bei einem Event egal ist, dann glaube ich da. Weil, absolut, absolut. Ja, weil in Berlin ist das ja, da gab es ja gar nicht die Debatte, dass du da Angst haben musstest, nicht vorne einen Platz zu bekommen, aber da wäre es natürlich katastrophal, wenn du da, sag ich mal, Oberrang sitzt, letzte Reihe. Da kannst du auch wirklich einpennen, glaube ich. Ja. Ja, da kommt gar keine Stimmung mehr an. Ich hatte Pia gesagt, und mir ist das egal, ich will nur da sein. Mir ist total egal, wo ich sitze, ich will einfach da sein. Und es war ja auch genau das, was das Herausragende war, nämlich, dass man einfach nur dabei war. Also, ja. Absolut. Das ist das, was unterm Strich steht. Also, wenn du so erzählst, oder anders gesagt, wenn wir erzählen und du reflektierst, ja, das habe ich beim Zugucken auch schon so empfunden, ja, dann beweist das einfach nur, wie krass das war. Das war hervorragend. Und es war auch hervorragend, um diese Sendung jetzt hier mal noch nicht ganz zum Ende zu bringen, dass ich euch jetzt hier zu Gast hatte und wir darüber ein bisschen quatschen konnten und auch über tausend andere Sachen gefühlt, über UFC und MMA. Ich glaube, wir werden das irgendwann wieder wiederholen. Ja, sehr gerne. Weil man weiß ja nie, wann wieder Olaf Schubert heißt er, wa? Gar nicht Schulert. Olaf Schubert irgendwo ist. Ja, vielen Dank an euch beiden. Für alle, die jetzt noch zuhören, gibt's gleich noch die Interviews mit Aisling Daly und Joanne Calderwood, die ich jetzt hier hinten dran basteln werde. Und ich muss mir das mal anhören, was die überhaupt geantwortet haben. Vielleicht synchronisiere ich das dann nebenbei noch oder so, weil ich habe nicht so viel verstanden. Jedenfalls bei Joanne Calderwood konnte ich leider nur erahnen, was sie da sagt. Ich habe einfach immer meine Fragen gestellt. Und einmal hat sie noch weitergeredet und ich auch. So arrangiert man sich heutzutage. Aber am Ende haben wir uns wieder gut verstanden. Nee, aber vielen Dank, dass ihr dabei sein konntet und wolltet. Und mir bleibt nicht viel anderes übrig, als Danke zu sagen. Ja. Sehr gerne. Ich finde auch, dass wir haben ja auch Danke zu sagen für regelmäßiges Podcasten. Das macht uns ja auch genauso Spaß. Es ist, glaube ich, mehr so eine Art. Macht mich, glaube ich, selber ein bisschen geil, wenn ich mich da immer anhören kann. Also von daher ist auch schön, dass wir da zuhören. So, wobei, das wird jetzt der einzige Podcast sein, den ich mir nicht anhöre. Na warte, mach so wie ich. Ich höre mir meine Podcasts immer in einem Abstand von einem Jahr an. Okay, Das ist immer sehr interessant. Weil da merkt man, was man für eine Scheiße erzählt hat, weil dann die Zukunft schon feststeht und doch, es ist immer ganz interessant. Ja, deswegen, für Dinge vor einem Jahr muss man sich ja auch nicht mehr stellen. Ne? Nö, das weg. Auch sonst keiner mehr mit. Das ist das Gute. Es ist für alle anderen ist es mehr oder weniger aus der Welt. Und ja, ich bin jetzt bei Juni 2013. Da habe ich noch nicht mal angefangen mit MMA Radio. Also immer so ein gutes Jahr habe ich Rücklauf mit meinen Podcasts. Gut, also jetzt die Interviews mit Aisling Daly, oder Interviews kann man es gar nicht nennen, sondern eher Gespräch. Ach, ganz schlimm. Aisling Daly und Joanne Calderwood, und nächste Woche Dienstag, gehe ich mal von aus, wird Chris wieder hier sein und mit uns alle zusammen über MMA reden. Wir werden das alle zusammen machen, da gibt es den größten Podcast der Welt, müsst ihr alle zuhören. 26.000 Menschen werden da live im Skype mit dabei sein. Und am Freitag um 19 Uhr gibt's eine neue Folge Non-PG. Was es da dann zu besprechen gibt, weiß ich selber nicht, aber wir werden schon ein Thema finden. So, tschüssi ihr beiden und der Rest. Tschüss. Tschüss. So, wie bereits gerade eben schon erwähnt, habe ich ja mit Aisling Daly und mit Joanne Calderwood sprechen können. Das sind die beiden Mädels, die aus Europa jetzt im Ultimate Fighter House sind und bei Tough 20 versuchen, die ersten Strawweight Champions zu werden. Sagt man das in der Mehrzahl? Wahrscheinlich nicht, ist egal, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich konnte mit beiden jeweils 10 Minuten sprechen, konnte meine Fragen loswerden, und ich hoffe, dass die ein oder andere Information euch auch interessiert. Zuerst habe ich mit Aisling Daly gesprochen und ich wollte natürlich von ihr wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass sie irgendwann mit MMA angefangen hat. Dann wollte ich natürlich auch gerne wissen, wie es für eine Frau ist in so einem Männersport, in einem Gym, wo eigentlich nur Männer aktiv sind, zu trainieren. Ist das für eine Frau härter oder sorgt es sogar dafür, dass man als Frau an gewisse Grenzen geführt wird, die man sonst vielleicht, wenn man mit anderen Frauen trainiert, nicht erreichen würde? dann würde ich eigentlich wissen, ob es vielleicht sogar Vorteile hat, nur mit Männern zu trainieren. Und ob es eigentlich dann eine Frau noch härter macht. Ronda Rousey sagt ja sowas öfter, beziehungsweise ihr Trainer, dass es ihr eigentlich hilft, wenn sie viel mit Männern trainiert, weil natürlich die Competition oder die Kraft bei den Männern, so muss man es eigentlich sagen, natürlich eine andere ist und du dich dadurch noch ein Stück weiter nach oben schrauben kannst, wenn du gegen Männer natürlich antrittst. Wenn man bei Ultimate Fighter teilnimmt, dann hat man meistens als Kämpfer oder Kämpferin das Problem, dass die Pause zwischen dem letzten professionellen Kampf und dem nächsten professionellen Kampf relativ lang ist. Aeschling hat das letzte Mal Ende Dezember gekämpft, am 31. und wird wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann das Ultimate Fighter Finale ist, aber so gefühlt im November irgendwann wieder antreten. Und ich wollte von ihr wissen, ob ihr die Pause zwischen zwei professionellen Kämpfen zu lang ist. Dann wollte ich von dir wissen, ob es für sie ein Unterschied ist, wenn sie auf dem Ultimate Fighter Set einen Kampf bestreiten muss oder wenn sie zum Beispiel bei Invicta einen Kampf bestreiten muss. Ist das für sie irgendwie ein Unterschied? Nimmt man überhaupt wahr, dass dann weniger Zuschauer da sind, dass die ganze Aufmachung einfach viel kleiner ist? Oder ist man vielleicht so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man eigentlich in so einer Art Bubble ist und das Außen oder das Drumherum gar nicht wahrnimmt? Letzte Woche gab es extra für die neue Ultimate Fighter Staffel eine Red Carpet Show und da wollte ich von Aeschling wissen, oder anders gesagt, Aeschling sagte bei dieser Red Carpet Show, dass sie das Ultimate Fighter Haus nicht nochmal betreten würde und so ein Projekt wie Ultimate Fighter nicht nochmal mitmachen würde und da hat mich natürlich interessiert, warum nicht? Ultimate Fighter würde sie als Kämpferin nicht nochmal durchmachen wollen. Aber wie sieht es zum Beispiel aus als Trainerin? Möglich ist das ja. Es wird immer wieder darüber diskutiert und spekuliert, ob es vielleicht irgendwann mal eine Ultimate Fighter Europa Season geben könnte. Und man darf nicht vergessen, sie trainiert bei SBG. Conor McGregor könnte vielleicht ein Coach werden und wäre es für sie vielleicht auch interessant, dann an der Seite von Conor McGregor Ultimate Fighter in Europa zu coachen. Vielleicht would love to coach a European season of the Ultimate Fighter. I think I'd do a great job as a coach. I think I'm well equipped for coaching. I don't think I would have a bad coaching reputation, but usually what they have is two people who are fighting for the belt. So I don't know what way that will work with the women's division right now, but I would love to coach. I also think Conor McGregor would make a fantastic coach on the European edition. I think he would be very entertaining for everybody. In der vorigen Frage habe ich das schon so ein bisschen angedeutet. Sie trainiert mit Conor McGregor im SBG Gym. Ihr Coach ist John Kavanagh, einer der besten MMA-Coaches der Welt. Und der Typ genießt natürlich in letzter Zeit eine Menge Ansehen oder es ist so ein kleiner Hype entstanden um diese Kavanagh-Kämpfer. Da gehört natürlich auch noch Cafel Pendred dazu, da gehört noch Paddy Houlihan dazu, natürlich Gunnar Nelson gehört mit dazu und da wollte ich mal von ihr wissen, ob dieser ganze Hype sich irgendwie auf das tägliche Leben im Gym irgendwie niederschlägt, ob man davon was merkt, ob sich was geändert hat. No, to be honest, everything in training is exactly the same. You know, we're still using the same methods as we have before. And to be honest, our methods are pretty much we have real to play around. You know, John is a very laissez-faire coach. You know, if you're willing to put the work in, he'll work with you. If you're not willing to work, then, you know, good luck to you. You go on your way. But he gives us a lot of room to play around with different techniques. I think it's one of the reasons why the team has become so successful. You know, John is very good at breaking things down, but he also gives us a lot of room to play around and invent our own techniques. It's one of the things that you'll notice. We all seem to have a very kind of unorthodox striking style, and, you know, even some of our jiu-jitsu techniques. And we all have different games. You know, no one of our fighters is exactly the same. There's a big difference between how Paul fights and how Conor fights. We're all given freedom to make our own mind up and you know, come up with our own games. I really like that. Und eine letzte Frage an Aisling Daly war natürlich, wie es für sie war, UFC Dublin von außen mit anschauen zu müssen, nicht selber im Oktagon stehen zu können. Und ob das für sie sehr hart war oder ja, wie sie damit umgegangen ist, dass ein so großartiges Event vor ihrer Haustür stattfindet, aber sie kann nicht dran teilnehmen. Yeah, it was very difficult for me to watch it, to be honest. It was, you know, Paddy is my teammate, but he's also one of my best friends. So we can just see his fight and, you know, get that shout out from him at the end of, you know, it was really, really hard for me to be watching pretty much the biggest events in Irish MMA history and not be part of it, considering how much I've been involved in Irish MMA pretty much this started. So it was very difficult, but obviously when I got back then, you know, I was able to share some thoughts and stuff with the guys, and they were able to tell me exactly how it went, and I really enjoyed that. Hopefully now when you'll see her back, I'll be on the card. Das war's soweit zu Aisling Daly. Danach habe ich mit Joanne Calderwood gesprochen. Sie kommt aus Schottland. Dementsprechend ist der Akzent auch ziemlich hart für uns Deutsche zu verstehen, jedenfalls für mich. Es ging aber eigentlich, also ich habe es mir noch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Und die erste Frage, die ich Joanne gestellt habe, war folgende. Sie ging ins Ultimate Fighter House als eine der absoluten Top-Favoritinnen. Gerade die UFC-Media-Leute haben sie relativ hoch geschrieben und als Favoritin ausgemacht. Und ich wollte von ihr wissen, ob sie einen gewissen Druck gespürt hat. To go in? Like, I didn't know about the rankings and stuff. When we were going into the house, and then when it got announced that I didn't put any pressure on me because Dad went into the house, no pressure, and was trying not to think about that. And I think in MMA rankings don't really matter because in an MMA fight anything can happen. As we've seen in the first episode. Dann wollte ich von Joanne wissen, wie das Gefühl war, als sie zum ersten Mal das Ultimate Fighter Set betreten hat, als sie Dana White getroffen hat, die anderen Mädels, die mit ihr versuchen, hier Strawweight Champion zu werden. Wie war das Gefühl für sie? Pretty crazy. I was like, wow. I never seen that happening in my career, in my fight career. And I was like, I'm standing here in the UFC training center, and the whole reality is just about to start. And obviously, I had just met the girls, and I was like, man, it's going to be crazy, but it's going to be really, really good. And I can't believe I had the opportunity to be part of it, to be involved in it, you know. Yeah. I was just really grateful of the opportunity. Auch an Joanne die Frage, würde sie Ultimate Fighter noch einmal machen? if I had to, then yes, I would. But I didn't really want to do the whole reality show in the first place. But I'll do anything if I get to fight at the end of the day. So yeah, I would do it again. Was mich natürlich auch interessiert hat, was ist das größte Problem im Haus? Was ist das Schwerste oder was ist das Schlimmste, auf das man verzichten muss im Haus? What was really hard was not being around my positive, supportive teammates. You know, we're a very close knit, we're a family, and all the guys just get stuck in and they don't moan about anything. And I feel like when I was in the house, there was a lot of moaning, and I'm not used to that. So that was the hardest part, in trying to stay away from the negativity. That was hard, but I would say that was the hardest part. Eine Frage, die mich auch immer brennend interessiert, ist natürlich, wie ist das Gefühl, wenn man bei Ultimate Fighter von komplett fremden Coaches trainiert wird und wenn man mit Mädels in dem Fall zusammen trainieren muss, die man eigentlich besiegen muss, um dem großen Ziel ein Stück näher zu kommen, nämlich bei den anderen Staffeln ein Ultimate Fighter zu werden, beziehungsweise jetzt in dieser Staffel Champion zu werden. Wie ist das als Kämpferin, wenn man tagtäglich eigentlich mit Kontrahenten trainiert und natürlich vielleicht auch Schwächen offenbart? Yeah, personally, I didn't really care. Like, when I go into the gym, I leave everything at the door and I get on the mat and I hope other people get on the mat with me. And there's no, like, I didn't want to be thinking, oh, hey, I'm not going to do this because I might be fighting her, you know. We were there to train when we were on the mat for our training, and for each other, we should be training partners to work on what we're going to be doing, and never mind thinking about the future. Or I might be fighting against this girl. You need to train and you need to be in the moment. So I never really thought about the other girls. I just seen them on the mat. I've seen them as training, like training bodies. And but obviously, when you step off the mat, and then if you need to fight them and stuff, obviously that will happen in the future. It's a different story, but in that circumstance, being in the house and being on a team with girls that are in your weight class, it's just something you had to deal with. Dana sagte immer wieder, dass diese 20. Staffel von Ultimate Fighter in seiner Ultimate Fighter Top 3 Liste wieder zu finden sein wird und eine der großartigsten Staffeln überhaupt sein wird. Ich wollte von Joanne wissen, ob man im Haus schon gemerkt hat, dass diese Staffel was Besonderes ist, dass die sich unterscheidet von vorangegangenen Staffeln. Not really, I just kinda, I didn't really think of it very much when I was in there. Like, I wasn't thinking of it, oh, this will make good belly or that. I was just kinda I was just in the moment and wasn't really thinking about, oh, how will this turn out? And I was just hoping, the only thing I was hoping was that it would do well, because obviously it would do well for us, our fighting career in the future. So, and I've picked up more fans from even just in Scotland, you know, people that didn't even know me. And that's been crazy, it's been weird that people even from my own country didn't know that I was a fighter. So yes, he's just helping with that aspect, and Im Vorfeld, das werdet ihr auch mitbekommen haben, gab es viele Berichte darüber, dass die Mädels sich nicht immer ganz so grün waren und dass es häufig Streitigkeiten im Haus gab und so Bitchfights, ihr kennt das. Und ich wollte von Joanne wissen, ob sie versucht hat, sich davon fernzuhalten, wie sie das geschafft hat, sich von solchen Problemen fernzuhalten, oder ob sie diese, in Anführungsstrichen, Mindgames sogar vielleicht mag und so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat. I knew some of the girls before I went in, and I knew that that's what it was going to be, that's what's going to be happening in the house, but I just laughed it off and, like, tried to, you know, keep myself to myself, but all the time I'm thinking, yeah, that's good, you guys are here for the reality show, I'm here to win the belt, so you carry on doing all worrying about your drama, worry about what girls saying this and what girls saying that, I'm just going to get my head down and win the belt. Was auch für mich ganz interessant war zu erfahren, ist, welche Kämpferin Joanne am meisten im Haus überrascht hat. Also sie wird sich ja mit Sicherheit ein Bild gemacht haben über die Damen, die mit ihr da um den Titel antreten. Und welche der Girls hat sie am meisten dann überrascht? Wer hat am meisten sich vielleicht sogar weiterentwickelt? Das hat mich auch interessiert. Well, I was surprised that Randa. You know, me and her started, we were quite friendly on the show, and I seen her as a similar fighter to me, as in the way she fought and, like, her mindset, that's what I seen, and I liked that, and I was surprised that there was someone else that fought the same and wanted the same as me and was just as determined as me. Ja, zum Schluss wollte ich von dir wissen, wo trainiert sie denn aktuell? Scotland, the Grip House Gym, the Dinkin Ninja Fight Team. That's my home gym. Warum ich das wissen wollte, ist ganz einfach. Ich habe nämlich gelesen, dass sich Joanne Calderwood häufig in Stockholm rumtreibt und da im All-Star Gym auch ab und an anzutreffen ist, und auch da nochmal die Nachfrage, ob sie denn auch in Stockholm trainieren würde. I've only trained there once, that's where my management from. Management. So that's the relation there. Das war es soweit mit diesen zwei Mädels. Es war mal interessant, sage ich jetzt mal, so eine Art Interview zu führen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, dann hoffentlich auch wieder mit dem Chris. Ansonsten finde ich wieder einen Ersatzmann, gar keine Frage. Oder eigentlich waren ja die vier, die jetzt hier zu Gast waren in dieser Ausgabe, mehr als nur Ersatz. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!